Melons. Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Joe. Mein Name ist Merlin. Und ihr hört Uncommon Tastes Podcast. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Genau, heute hört ihr die 31. Folge Uncommon Taste. Und bevor wir mit dem Inhalt dieser Folge beginnen, wie immer die obligatorische Frage. Merlin, wie geht's dir? Ja, anscheinend nicht so gut wie dir. Ich habe heute gesehen, du hast mir gerade schöne Fotos geschickt, weil du gerade unterwegs warst und dir das herbstliche Japan angeguckt hast. Ich weiß gar nicht, warum ihr noch so einen geilen Herbst habt. Bei uns ist alles dunkel, braun und kahl und nichts mehr los, während ihr noch super schöne herbstliche Farben habt und 13 Grad. Ja, aber ansonsten geht es mir ganz ausgezeichnet, muss ich sagen. Außer sagen wir mal, kleinen Unstimmigkeit. Und natürlich, ich bin ein bisschen sehr unzufrieden mit mir selbst, muss ich gestehen. Ich habe leider den Sale von Bioshock Infinite verpasst. Es war gerade ja im Steam Autumn Sale und ich habe auch so ein, zwei Spiele dabei abgegriffen, aber ich habe tatsächlich einfach Bioshock Infinite verpasst. Ich weiß gar nicht, wie ich das hingekriegt habe. Ich habe dann ganz freudig erregt eine E-Mail von gesehen, die ich von Steam gekriegt hatte. Lieber Merlin, lieber Martin McNord, ein Spiel von ihrer Wishlist ist im Sale für 7,50 €. Und ich so, yes, Bioshock Infinite, Buja! Und sehe schon so, naja, die E-Mail ist schon ein, zwei, drei Tage alt. Und gehe dann in Steam Online und so viel dazu. Sie war in meinem Spam-Folder, muss ich dazu sagen. Wäre sie einfach im normalen gelandet, hätte ich es wahrscheinlich mitgekriegt, inzwischen mal geguckt. Aber so habe ich tatsächlich genau Bioshock Infinite verpasst. Und du willst ein Steam-Fan sein? Ja, ich weiß auch nicht, ist traurig. Vor allem im Autumn Sale dachte ich eigentlich auch, ich würde jeden Tag überprüfen. Aber es gab zwischendurch so zwei, drei Tage, wo ich einfach zu viel um die Ohren hatte. Dann war ich abends arbeiten und dann hatte ich einfach den PC kaum an. Und logischerweise habe ich dann auch Steam nicht angemacht. Oder war zum Beispiel bei meiner Freundin, wo logischerweise deren Steam-Account läuft. Und da überprüfe ich dann ja auch nicht regelmäßig. Also ich habe einfach nicht jeden Tag geguckt, was natürlich auch schon dumm war. Aber das ist auch nicht unentschuldbar. Aber ich meine, ich bin ja auch derjenige, der darunter leidet. Ich habe jetzt eben kein Bioshock Infinite gekriegt, von daher werde ich mir zu einem späteren Zeitpunkt holen, ist ja auch kein Weltuntergang. Aber trotzdem ärgere ich mich ein wenig. Ja, aber so viel zu mir. Wie geht's dir in Japan? Im wunderschönen, herbstlichen Japan immer noch. Ja, mir geht's ganz gut. Ich habe natürlich leider nicht so viel Zeit, um das schöne, herbstliche Japan jeden Tag zu sehen. Also ja, unter der Woche halt immer viel beschäftigt. Aber deswegen versucht man natürlich am Wochenende dann ungefähr ja das Programm einer Woche irgendwie reinzukriegen, sodass ich am Wochenende auch die ganze Zeit immer unterwegs bin. Also viel zu tun, aber wie du schon gesagt hast, Herbst in Japan ist auf jeden Fall wunderschön. Vor allem jetzt hier in Tokio ist es noch recht warm. Also in allen anderen Bereichen, vor allem in Hokkaido, hat es auch schon arg geschneit und so. Aber hier haben wir noch recht warme 13 Grad, in letzter Zeit auch immer Sonne gehabt. Also wunderschönes Wetter auch, um rauszugehen und eben die ganzen schönen Herbstfarben zu gucken. Und ja, ich genieße meine Zeit hier auf jeden Fall immer noch und bin froh, dass ich dem doch kalten und mittlerweile auch ein bisschen stürmischen Deutschland doch ein bisschen entfliehen kann hier. Ja, stimmt, ja, es ist ja gerade in Norddeutschland, ich meine, wir haben natürlich hier nichts davon mitgekriegt, aber in Norddeutschland war ja gerade Riesensturm und Überflutung und so und mein Bruder, der in Hamburg wohnt, ist nicht wirklich betroffen, aber der hat schon erzählt, Landungsbrücken und so sind unter Wasser gewesen und so, also es ist tatsächlich ziemlich, ziemlich stürmisch dann doch in Deutschland derzeit, das stimmt, ja. Naja, wir hatten unsere Taifune schon. Richtig, stimmt. Du hattest das ja schon hinter dir. Ich meine, ja. Du hast ja schon alles mitgekriegt. Dann kommen wir zur Folge, würde ich sagen. Es wird eine sehr spannende Folge, wie ich finde. Zum einen, weil wir, wie wir schon angekündigt, über die Konsolen reden werden. Xbox One und PlayStation 4 sind jetzt draußen in Deutschland. In Japan natürlich noch nicht, also bei Joe. Aber bei uns sind sie jetzt draußen und ich meine, die meisten Leute werden wahrscheinlich deutsche Hörer sein, keine japanischen. Nur so eine Idee, aber vermutlich wird es so sein. Also du, ich habe hier schon so viele deutsch sprechende Japaner kennengelernt. Ja, richtig, die auch alle große Uncommon Tastes Podcast-Fans sind. ja, genau, aber deswegen, genau, werden wir heute uns mit den Konsolen beschäftigen und passend dazu haben wir dann auch tatsächlich eine Neuheit, die wir bislang noch gar nicht hatten hier im Podcast. Wir haben uns nämlich einen Gast dazu geholt. Yay! Ein guter Kumpel von uns beiden, mit dem wir zusammen auch Rollenspiel spielen und der stolze Besitzer einer PlayStation 4 ist. Da Joe ja seine noch nicht haben kann, weil er noch in Japan ist und ich einfach keine Konsolen besitze, braucht man natürlich jemand Externes. Also haben wir uns jemanden geschnappt, der eine PlayStation 4 besitzt. Und der wird dann später bei der PlayStation 4 dazukommen, wenn wir über die reden und seine eigene Erfahrung schildern. Erste Probleme quasi, die er schon gehabt hat. Die ersten schönen Stunden, die er auch mit der Konsole verbracht hat. Also wir werden einen Hands-on-Bericht haben. Live später in der Folge. Tja, wir werden dann erstmal über die Xbox One reden und quasi die wichtigsten Sachen abgehen. Das werden wir bei beiden Konsolen machen. Wichtigsten Bundles, Exclusives, die rauskommen, Accessories und so ein Kram. Und dann werden wir das gleich auch nochmal für die PlayStation machen. Und wie gesagt, da werden wir dann auch den Gast dazu holen. Das heißt, wir werden eine kurze Pause zwischendurch haben. Und ja, sind wir mal gespannt, wie das dann alles funktioniert. Ja, damit haben wir unseren Plan von der Jahresfolge, dass wir dieses Jahr schaffen, Gäste reinzuholen, kurz vor Schluss doch noch hingekriegt. Ja, allerdings. Das stimmt. Und ja, und da wir auch dann diese Woche vermutlich, wir können es nicht so genau einschätzen, wie lange das Ganze dauert, aber mit Gast und so haben wir jetzt beschlossen, dass wir uns erstmal nicht mit News beschäftigen werden. Vor allem auch, weil es einfach in letzter Zeit nicht so wahnsinnig viele spannende News gab. Außer die Konsolen-Launches halt. Alles außer die Konsolen-Launches, genau. Das war alles so ein bisschen überschattet. Außerdem steht dann jetzt heute Abend, beziehungsweise in Deutschland quasi jetzt um 0 Uhr, beziehungsweise dann morgen für den einen oder anderen, unter anderem auch für Joel. Beziehungsweise schon für euch wahrscheinlich schon vergangen. Richtig. Da wird es ja die VGAs geben, beziehungsweise die heißen jetzt ja VGX. Ja, warum auch immer dieses, ob jetzt X cooler klingt als A, aber naja. Ja, weiß ich auch nicht genau. Auf jeden Fall wird es entsprechend da auch nochmal viel News geben wahrscheinlich, aber deswegen ist jetzt in letzter Zeit eigentlich relativ ruhig gewesen. Und entsprechend würde ich sagen, lassen wir deswegen die News einfach weg und beschäftigen uns nur mit den Konsolen, wie sie sich auch verdient haben. Und steigen dann, würde ich sagen, auch gleich ein mit der Xbox One. Wie gesagt, wir werden erstmal die wichtigsten Infos zusammenfassen, das Ganze aber relativ freigestalten und mal schauen, hoffen, dass wir irgendwie alles abgegriffen kriegen. Ich denke auch für die Leute gerade, die vielleicht noch eine Konsole demnächst an den Tagen kriegen oder vielleicht jetzt schon eine haben, vielleicht noch ein paar nette Infos dabei sein. Dann würde ich sagen, legen wir los. Erstmal vorweg quasi, was gab es überhaupt quasi für Xbox-Bundles jetzt zum Launch? Vom Prinzip her finde ich, ist das Ganze relativ dünn gesät. Es gab natürlich das klassische Day-One-Bundle quasi. Das war einfach nur die Xbox One mit einem Controller und einem FIFA 14 dabei. Das ist immer noch erhältlich, allerdings auf Amazon, wie ich schon gesehen habe, jetzt ziemlich teuer derzeit. Ich glaube, du kriegst sie jetzt noch neu über verschiedene Händler für 670 Euro knapp, also ist relativ teuer, die Day One Edition. Es gibt ja aber auch die anderen Premium Bundles quasi und das ist immer vom Prinzip her nur die Xbox One mit einem Spiel dabei, also Xbox One Controller, Kinect und Spielen. Da gibt es drei verschiedene Varianten für Deutschland. Da gibt es einmal FIFA 14, das ist quasi dasselbe Paket, wie es auch im Day-One-Bundle ist, eben bloß nicht als Day-One-Xbox. Dann gibt es die Xbox One mit Call of Duty Ghosts und Xbox One mit Forza Motorsport 5. Das heißt also, die Bundles, finde ich, sind erstmal grundlegend relativ übersichtlich. Ich glaube, es ist zum Konsolenstart aber auch nicht groß verwunderlich. Ich glaube, es bei der PlayStation 4 sieht das nicht groß anders aus. Die einzelnen Bundles, die Premium-Bundles, kosten 529 Euro auf Amazon derzeit. Ich nehme an, das wird man nicht viel billiger kriegen, egal wo man guckt. Das ist wahrscheinlich der Standard. Standardpreis. 529 Euro bedeutet, dass man halt 30 Euro für ein extra Spiel bezahlt, also sagen wir mal knapp die Hälfte. Ist also nicht der schlechteste Deal und wenn einem irgendwie eins der Spiele sowieso gefällt und man es sich geholt hätte, dann lohnt es sich wahrscheinlich so einfach gleich ein Bundle zu kaufen. Spart man halt noch ein bisschen Geld, wenn man dann eben noch ein Bundle kriegt. Ich glaube, die ersten Lieferungen, die jetzt irgendwie Amazon angibt, sind hier zwischen 16. und 23. Dezember ungefähr. Das heißt also, die sind jetzt derzeit auf jeden Fall auch ausverkauft. Das ist aber, glaube ich, fast überall der Fall. Können wir auch gleich schon mal sagen, zum Launch hat sich die Xbox One in den ersten 24 Stunden 1 Million Mal verkauft. Ich glaube, ein bisschen mehr. Das sind vom Prinzip her ungefähr dieselben Zahlen, die auch die PlayStation hatte. Wir haben leider keine genauen Zahlen, wie viel es sich jetzt insgesamt verkauft hat, im kompletten Launch-Window quasi. Dazu hat Microsoft nichts gesagt. Zur PlayStation haben wir dann nachher ein paar konkretere Zahlen. Wie gesagt, bei der Xbox One fehlen uns dann die Daten einfach zu, ja, wie viel sich jetzt insgesamt verkauft haben. Was ich persönlich recht spannend gefunden hätte. Ich denke, 1 Million, ja, ist gut in den ersten 24 Stunden quasi. Die Zahlen beziehen sich, glaube ich, auch auf die USA. Ja. Ich glaube, zu Europa haben wir quasi keine Zahlen. Ich glaube, zu PlayStation 4 gibt es da auch dann Zahlen. Ja, jetzt. Genau, spezifisch zu England, glaube ich. Wir haben jetzt einfach zu Xbox One keine konkreten Zahlen, was auch England, Deutschland oder allgemein Europa angeht, was das ist. Ich denke, es war nicht groß verwunderlich. Wir haben schon am Anfang gesagt, wir rechnen nicht damit, dass die jetzt irgendwie komplett untergeht, die Xbox One, vor allem nicht in Amerika. Und das scheint auch nicht der Fall gewesen zu sein. Ansonsten sieht es allerdings in Europa so aus, dass sich auf jeden Fall die PlayStation 4 schon besser verkauft. Ich glaube, in England hatten wir Zahlen von 180.000, glaube ich, am Launchtag. Ersten 24 Stunden für die Xbox One. Ich glaube, da lag die PlayStation doch schon drüber. Ja. Sieht also so auf jeden Fall so aus, so grundlegend von Tendenz her könnte man vielleicht vermuten, dass sich die PlayStation 4 ein bisschen besser verkauft in Europa. Aber wie gesagt, konkret können wir da leider nicht groß was zu sagen. Dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich weiter, was man quasi noch parallel dazu kaufen kann, denke ich, können wir gleich als nächstes machen. Quasi, was man als Accessories kaufen kann. Da gibt es auch noch nicht so wahnsinnig viel, was auch Sinn macht bei einem Konsolen-Launch eben. Es gibt das klassische Play-and-Charge-Kit, also quasi einfach nur das Kit mit einem extra Akku quasi, den man direkt dann aufladen kann und eben einem Charging-Kabel, dass du so einfach anschließen kannst, deinen Controller an die Konsole und parallel eben den Controller lädst. Nichts Spektakuläres. Und natürlich kann man sich halt zusätzliche Controller kaufen. Ich glaube, die kosten derzeit 50 bis 60 Euro ungefähr. Ich glaube, so 55 auf Amazon zum Beispiel. Ich glaube, dieses Play-and-Charge-Kit sind nochmal so 20 bis 25 Euro ungefähr, wenn man das eben gern haben möchte. Und damit hat sich dann quasi die Liste der Accessories auch schon recht schnell erschöpft. Aber wie gesagt, das macht ja auch Sinn. Ich meine, das Kinect ist mit dabei. Bei der PlayStation kann man eben die Kamera mit dazu kaufen. Das Kinect gehört jetzt hier mit dazu. Das heißt, extra kaufen macht keinen Sinn. Was heißt, macht keinen Sinn? Gibt's einfach nicht, logischerweise, weil man sie nicht ohne haben kann. Dann können wir ja quasi eigentlich direkt weitermachen mit den Exclusives, beziehungsweise einfach den Launch-Titeln hauptsächlich. Launch-Titel, glaube ich, sind keine großen Überraschungen. Das sind Sachen wie Assassin's Creed 4, Battlefield, Call of Duty Ghost, das sind also die Sachen, die einfach ja allgemein überverfügbar sind. FIFA 14 zum Beispiel auch. Und dann noch so ein paar andere kleinere Titel, von denen die meisten wahrscheinlich nicht unbedingt so viel gehört haben. Ich meine, sowas wie zum Beispiel Crimson Dragon. Dead Rising 3 ist noch wichtig dazu zu sagen, ist indiziert in Deutschland. Das heißt also, das lässt sich nicht so einfach kaufen. Das muss man wahrscheinlich importieren. Das heißt also, falls ihr irgendwie daran interessiert seid, dann müsst ihr euch vermutlich an Amazon UK wenden oder dergleichen. Oder österreichische Händler. Oder österreichische Händler, genau. Forza Motorsport 5, da gab es noch so ein bisschen Trubel drum. Ich glaube, da müssen wir nicht viel zu sagen. Die Leute, die das, glaube ich, interessant finden, werden das schon mitgekriegt haben, dass es da so ein paar Probleme gab. Stichwort Mikrotransaktionen. Absolut richtig, ja. Also es ist halt so, dass man anscheinend bei Forza 5 ist ein absoluter normaler Vollpreistitel. Trotzdem gibt es einige Mikrotransaktionen im Spiel, was den meisten Leuten sauer aufstößt. Zu Recht auch, finde ich. Vor allem, weil sie dann natürlich die In-Game-Economy in dem Sinne verändert haben, dass man schon das Gefühl kriegt, sie pushen einen dazu, diese Mikrotransaktionen auch wirklich zu benutzen, um die ganzen Autos freizuschalten. Und da gibt es auf jeden Fall reichlich Ärger und auch völlig zu Recht, wie ich finde. Ja, absolut. Vor allem, weil es halt eben, wie gesagt, ein Vollpreistitel ist und eben kein Free-to-Play-Titel. Mikrotransaktionen im Vollpreistitel finde ich auch sehr schwer zu rechtfertigen. Hätten sie jetzt so gemacht, dass sie vielleicht die Hälfte des Preises verlangt hätten und dann eben zu einem kleineren Bereich eben auch Mikrotransaktionen haben. Denke ich, das wäre ein halbwegs fairer Weg gewesen, aber so scheint das dann doch nicht so ganz auf die Zustimmung der Konsumenten zu treffen, wie ich der Meinung bin, auch zu Recht. Ja, und dann gibt es halt, wie gesagt, auch so ein paar kleinere Titel. Es gibt sowas wie Just Dance zum Beispiel, ein NBA-Titel, es gibt Madden. Natürlich Rise Son of Rome, einer der Exklusivtitel, der ja auch nicht so ganz so gut weggekommen ist in den meisten Reviews. Ja, nicht ganz so gut ist ja. Ja. Ich wollte es jetzt mal vorsichtig sagen. Es ist das rausgekommen, was, glaube ich, wir beide erwartet haben, nachdem wir es angespielt haben. Also. Das, was sie damals schon dazu gesagt haben, nachdem wir es angespielt haben, scheint auf die Verkaufsversion voll zuzutreffen und ich denke, damit ist dann auch alles gesagt. Wenn man sich jetzt nochmal das Launch-Window anguckt, also sagen wir mal bis ungefähr Anfang 2014, so was ich weiß, Februar, März 2014, dann sind da doch noch ein paar Titel größere, die rauskommen. Natürlich allen voran Titanfall, kann man nicht unerwähnt lassen. Sowas wie Project Spark kommt dann eben in der Zeit auch noch raus. Das heißt, es gibt durchaus schon einiges zu spielen, noch einige digitale Spiele. Da werde ich nachher auch noch ein bisschen was zu sagen. Gerade weil eben es auch schon einige Probleme zum Beispiel mit den ersten Xbox One gab, was zum Beispiel das Laufwerk angeht und dergleichen. Also werden wir noch ein bisschen was zu digitalen Spielen nachher sagen. Insgesamt auch ein solides Line-Up. Ich meine, nichts Überraschendes logischerweise, das werdet ihr alle wissen. Genaue Line-Up-Sachen werden wir natürlich verlinken, sodass ihr euch das einfach einmal angucken könnt, falls irgendwie vielleicht noch was dabei sein könnte, was für euch noch interessant ist. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir auf die Konsole an sich eigentlich ein. Wie gesagt, wir haben ja relativ viel weggelassen in den letzten Monaten quasi oder in den letzten Wochen, jetzt direkt vor Launch vor allem. Gab es viele News noch zu spezifischen Features. Es gab eine direkte Auflistung, was jetzt eben Xbox Live Gold beinhaltet auf der Xbox One, was nicht. Was genau kann Smart Glass, was glaube ich für viele auch nochmal eine interessante Frage war, weil Smart Glass ja so ein bisschen der Ersatz für das Remote Play, das man mit der PS Vita hat, auf der Xbox ist. Entsprechend glaube ich das noch relativ interessant. Da gab es einiges zu lesen und so. Und das werde ich jetzt einfach mal zusammenfassen, würde ich sagen. Wir können einfach mal mit Xbox Live Gold anfangen. Grundlegend mit Xbox Live natürlich. Ich meine, das System wird ungefähr dasselbe bleiben. Es wird auch weiterhin so sein, dass man mit Xbox Gold mit Xbox Live Gold eben nur Multiplayer spielen kann. Also das ist immer noch wichtig, dass man, wenn man Multiplayer spielen will, einen Xbox Live Gold Account braucht. Grundlegend sind die Features natürlich in der Hinsicht erweitert zu Xbox 360 mit den Features, die eben die Xbox One einfach bietet. Das heißt also, grundlegend sind es zum Beispiel sowas Sachen wie das Game DVR, das Upload Studio. Ich glaube, das ist doch für die meisten relevant. Das ist ein relativ cooles Feature. Das heißt, wenn man das nutzen will, braucht man es auf jeden Fall. Gleiches gilt für Skype und gilt vor allem auch für Home Gold. Das war zum Beispiel ein Feature, das ich bislang noch gar nicht kannte. Das basiert eben auf dem Familiensystem, das ja Microsoft schon des Öfteren mal beworben und beschrieben hat, dass eben Leute, die dieselbe Konsole sich teilen, eben unter Familienmitgliedern die einzelnen Konten eben als Familie auch deklarieren können. Und es gibt da eben die Möglichkeit, dass wenn sich eben zum Beispiel, sagen wir mal, der Vater eine Xbox Live Drive Gold Membership holt, dann kann eben auch der Rest des Haushaltes eingeschränkt Teile dieser Xbox Gold Membership eben nutzen. Das beinhaltet zum einen logischerweise den Multiplayer zum Beispiel, aber auch eben die Apps. Es werden nicht alle Sachen verfügbar sein. Eine genaue Liste, was verfügbar ist und was nicht, gibt es leider derzeit noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall, wie gesagt, das Multiplayer-Gang mit drin und eben die Entertainment-Apps, und ich glaube, das sind so mit die wichtigsten Sachen. Natürlich gibt es dann diese klassischen Features, dass man eben den blöden Internet Explorer nutzen kann auf deinem Fernseher. Games with Gold, logischerweise auch. Dazu haben wir leider aber auch noch keine konkreten Nachrichten, wie das jetzt auf der Xbox One aussehen wird. Ich denke, das ist noch die spannendste Sache in der nächsten Zeit, weil das eben auch einer der großen Konkurrenzfaktoren eben mit PlayStation Plus ist. Und den Spielen, die man eben da umsonst kriegt. Xbox Music ist eben auch wieder mit dabei. Das haben wir jetzt ja, müssen wir glaube ich nicht mehr groß erwähnen. Das ist eben ein Streaming-Dienst für Musik auf deiner Xbox. Und wie gesagt, schon Skype und das Game DVR. Vielleicht noch kurz zu den Entertainment-Apps, damit man quasi so einen groben Überblick hat, was das denn letztendlich alles beinhaltet. Für Deutschland, und ich glaube, das ist jetzt ja gerade das Wichtige daran, das Konkrete, für Deutschland sind es, finde ich, großteilig natürlich erstmal so Entertainment-Apps. Es gibt eine App, und ich glaube, das würde ich jetzt auch als erstes erwähnen, die es erlaubt, dass man eben Fernsehen auch guckt über die Xbox One. Da haben wir uns ja damals sehr drüber aufgeregt, dass es eben alles so Entertainment-spezifisch war in der ersten Vorstellung der Xbox und sehr fernsehzentrisch. Da war ja dann die große Frage, was wird daraus letztendlich in Deutschland eigentlich werden? Es ist so ernüchternd, wie man sich, glaube ich, vorgestellt hat vorher. Es gibt eben diese Möglichkeit, dass man eben live Fernsehen gucken kann, auch auf der Xbox, und dann eben auch die Fähigkeiten nutzen kann, wie das Bild-in-Bild, also die Snap-Funktion, die sogenannte, dass man eben parallel spielt, während man Fernsehen guckt und dergleichen, also alles, was eben auch damals vorgestellt wurde. Nur, dass eben natürlich das Angebot in Deutschland wesentlich kleiner ist. Der Dienst, den sie da nutzen, nennt sich Zattoo. Zattoo.com kann man das einfach aufrufen. Das ist vom Prinzip her einfach, ja, wie gesagt, ein normaler Fernseh. Dienst, mit dem man erstmal Fernsehen gucken kann. Was interessant ist, glaube ich, daran ist, dass grundlegend die App umsonst ist und in der Umsonstversion der App auch einige Sender mit dabei sind. Natürlich jetzt nicht das große Entertainment-Ding, keine großen Privatsender. Das sind hauptsächlich die öffentlich-rechtlichen. Das ist sowas wie Arte, das ist natürlich ARD und ZDF, N24, Dreisat, Phoenix und ja, die ganzen Ableger, WDR, SWR, RBB und sowas. Das heißt hauptsächlich die ganzen ja, allgemein zugänglichen ja, öffentlich-rechtlichen Fernsehsender. Trotzdem finde ich eigentlich gar nicht so uncool. Ich meine, immerhin, das kann man nutzen und das auch komplett umsonst. Wenn man sich dann eben eine Membership quasi holen möchte, das kostet dann 4,99 € im Monat, dann kriegt man eben noch ein paar Sender dazu, die eben nicht Free TV sind. Das betrifft eigentlich letztendlich die komplette RTL-Sendersparte, das heißt also RTL, RTL 2 Super RTL, und dazu gehören dann auch noch Vox und NTV, sowie RTL Nitro, so ein Action-Serien-Kanal, keine Ahnung. Und natürlich dann halt das ganz normale Bundle mit zusätzlichen Sachen, eben wie zum Beispiel ARD und ZDF in HD, also im Prinzip einfach die HD-Version der einzelnen öffentlich-rechtlichen Sender, die man ja sonst sowieso kriegen würde. Also hauptsächlich logischerweise ja Arte, ZDF und ARD, denke ich, in HD sind wahrscheinlich die relevantesten davon. Dann gibt es auch noch Plus, wo man eben für nochmal einen Zusatz irgendwie im Monat nochmal extra Sender kriegt. Ich glaube, es wird für niemanden groß relevant sein. Da sind dann irgendwelche Hustler-TV und Automotorsport-TV dabei. Wer weiß. Stimmt, wer weiß. Es gibt noch, ja, und vom Prinzip her ist das quasi so das. Das heißt also, es ist nicht das, was es in den USA ist. Es gibt nicht diese Integration. Es gibt einfach nur die Möglichkeit, eben parallel einfach in der Xbox-Maske und eben im Xbox-UI auch Fernsehen zu gucken. Das würde auf jeden Fall gehen, auch ohne Abo. Und wie gesagt, mit Abo kriegt man eben einfach 6 RTL-Sender dazu. Ob das 5 € im Monat wert ist, sei mal dahingestellt. Ich persönlich prophezeie jetzt mal, dass das nicht so den Mega-Anklang finden wird. Aber ich meine, damit war am Anfang zu rechnen. Trotzdem finde ich halbwegs interessant, einfach weil man eben sieht, dass es zumindest dieses Fernsehangebot gibt. Ansonsten eben doch Xbox Music und Xbox Video. Ich glaube, Xbox Music, wie gesagt, das habe ich gerade schon grob umrissen, das werden die meisten Leute kennen, also Music Streaming gegen eine Abo-Gebühr auf die Xbox direkt. Xbox Video macht genau dasselbe letztendlich mit Filmen und Serien. Vom Prinzip her gibt es in der Sparte dann noch einige Angebote. Das heißt, sie haben auch Watch Ever zum Beispiel, was vielleicht dem einen oder anderen was sagen wird. Ähnliches Prinzip, Flatrate für Serien und Filme. Sie haben außerdem Love Film, das ja von Amazon quasi gekauft wurde irgendwann mal und jetzt eben zu Amazon gehört. Also derselbe Dienst letztendlich mit dem Mieten und Streamen von Filmen und Serien übers Internet. Dann Skype eben, Internet Explorer und so ein paar kleinere Sachen wie Musikvideo streamen und logischerweise Twitch. Ich glaube, das ist vielleicht noch das Relevanteste. Und ein Upload-Tool natürlich, damit man eben seine Sachen noch zuschneiden kann, seine DVR-Momente, die man eben mitgeschnitten hat beim Spielen, kann man damit noch ein bisschen zuschneiden. Und das ist letztendlich quasi das. Also wahnsinnig viel spannende Sachen gibt es da, finde ich, nicht. Das sind alles so Sachen, die man eben eben vorher wusste und die absehbar waren. Wie gesagt, das Fernsehfeature ist, glaube ich, vernachlässigbar. Aber trotzdem, das ist immer so ein grober Überblick, was man eben da hat. Ja. Was, glaube ich, sonst noch ganz relevant ist, sind noch so ein paar Sachen, die eben jetzt Xbox sehr spezifisch sind. Ich meine, so ähnliche Features wird man jetzt auf der PlayStation auch haben. Ich glaube, relevant ist vielleicht noch, dass eben die Xbox zumindest über Umwege dazu fähig ist, MP3s abzuspielen. Das ist derzeit noch nicht der Fall bei der PlayStation. Über Umwege deswegen, weil man das eben als DLNA-Client nutzen muss. Das heißt also, man nutzt es quasi als eine Art kleiner Server und streamt einfach von seinem eigenen PC oder von seinem eigenen Smartphone eben MP3s auf oder beziehungsweise einfach Musik auf den Fernseher und die Xbox One und kannst dann eben darüber hören. Wie nützlich das jetzt letztendlich ist, sei sowieso dahingestellt. Ich meine, wenn man es so macht, kann man auch gleich über den PC einfach die Musik laufen lassen, wenn man das möchte. Dass das aus denselben Boxen kommt, hat jetzt, glaube ich, nicht den riesen Vorteil beim Spielen. Interessant vor allem, wie gesagt, hauptsächlich wahrscheinlich noch einfach Smart Glass. Ach ja, genau, und sie können außerdem Audio-CDs, kann die Xbox One abspielen. Auch das unterscheidet sie noch von der PlayStation. Smart Glass ist, glaube ich, noch ganz interessant und relevant. Die App, die so ein bisschen das Remote-Play so in die Richtung Remote Play vielleicht gehen würde, was die Vita eben für die PlayStation bietet, aber eher dann eben im funktionalen Entertainment-Bereich wieder. Letztendlich funktioniert sie das Tablet, den PC, aber ich denke vor allem eben das Smartphone zu einer Art Fernsteuerung für die Xbox um. Das sind so klassische Sachen, dass man eben einfach die Tastatur beziehungsweise einfach das Tastenfeld zum Schreiben von Nachrichten zum Beispiel von dem Smartphone nutzen kann. Man kann eben umschalten zwischen einzelnen Funktionen. Was ich noch ganz interessant fand, war, dass es auch möglich sein wird, in Spielen, die das unterstützen, eben auch Matchmaking zu machen. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Das heißt also, hier einfach eine Warteschleife rein zum Beispiel oder eben während man irgendwie unterwegs ist, gerade weil man irgendwas anderes machen möchte, weil man auf ein Spiel wartet, in irgendeinem Multiplayer-Titel, kann man sich einfach einreihen. Man kriegt also auch eine Nachricht dann aufs Smartphone, wenn irgendwie ein Match gefunden wurde, kann das bestätigen, sodass der Ladebildschirm reinspringt und dergleichen, sodass man das nicht die ganze Zeit vor der Konsole hocken muss. Natürlich einfach ein kleines Feature, aber immerhin finde ich ganz praktisch auf jeden Fall. Ansonsten hat es, wie gesagt, die, glaube ich, Standardsachen, von denen die meisten Leute jetzt irgendwie vorher auch schon gewusst haben, was eben Smart Glass beinhaltet. Ich glaube, relevant ist noch für die Leute, die eben Smart Glass vor allem auch von der Xbox 360 noch kennen, es soll um einiges schneller sein. Sie sprechen von 3,5-facher Geschwindigkeit. Das heißt, es soll um einiges flüssiger und schneller einfach vonstatten gehen. Und es soll dann später auch, wenn die Entwickler eben damit arbeiten, auch Features in den einzelnen Spielen geben. Das heißt also, dass man eben so ähnlich wie das Remote Play, deswegen habe ich das vorhin gesagt, quasi das Smartphone nutzen kann, um nebenher noch kleinere Features im Spiel zu nutzen. Ich glaube, da gab es schon die ersten Ankündigungen oder zumindest beziehungsweise erste Hints, dass es zum Beispiel sowas wird, dass es eben das Smartphone in-game das Smartphone ersetzt. Also man hat in-game ein Smartphone und kann das in der echten Welt als sein eigenes Smartphone nutzen, falls man versteht, was ich meine. Also man hat so eine Art Spiele-Overlay und hat dann quasi ein Spiel, zum Beispiel man spielt irgendeinen, sagen wir mal, modernen Thriller oder sowas oder irgendwas wie zum Beispiel GTA 4, wo man ja auch ein Telefon hat, dann kann man quasi in der echten Welt so gimmicky sein eigenes Telefon wie das Telefon nutzen, das man eben in der Spielwelt nutzen würde. Solche Sachen sind also wahrscheinlich auch möglich und werden wahrscheinlich in Zukunft dann auch dazukommen. Also das wird vielleicht noch ganz interessant. Und vor allem, glaube ich, ganz cool, eben ein Game Helper ist eingebaut. Das heißt also, wenn man an einem gewissen Punkt im Spiel ist und nicht weiterkommt, dann kann man eben den Game Helper zu Rate ziehen. Der wird, so wie es jetzt eben geplant ist, einfach parallel deinen Fortschritt im Spiel beobachten, weiß also entsprechend, an welcher Stelle du ungefähr bist und gibt dir dann eben Tipps, was an der Stelle relevant sein könnte, was zum Beispiel typische Probleme sind für die meisten und versucht dir eben da so ein bisschen durchzuhelfen. Also es ist so eine Mischung aus Walkthrough und selbst herausfinden. Er gibt dir hauptsächlich Tipps, sodass du quasi nicht gespoilert wirst und einfach nur die Lösung vorgesetzt kriegst, aber gleichzeitig ist es so spezifisch eben auf die Situation bezogen, dass dir tatsächlich auch gut helfen kann. Das finde ich eigentlich noch eine ganz spannende Sache. Das finde ich eigentlich vom Prinzip her ganz cool. Dann kommen wir, würde ich sagen, zu den ersten Problemen, die es auch mit der Xbox One gab. So wahnsinnig viele gab es da tatsächlich nicht. Ich habe das Gefühl, einfach nur jetzt vom Subjektiven her, dass die PlayStation da wesentlich mehr präsent war in den Medien, was das angeht. Das heißt nicht unbedingt, dass es tatsächlich auch mehr Probleme gibt, jetzt rein zahlenmäßig. Kann einfach nur sein, dass die Probleme ein bisschen diverser sind. Auf der Xbox One gibt es vor allem Probleme, so wie es derzeit aussieht, also richtige Probleme, die jetzt wirklich, sagen wir mal, die den normalen Ablauf und die normale Funktion der der Xbox One an sich einschränken, dass bei einigen Konsolen, die zum Launch rausgekommen sind, das Laufwerk kaputt war. Es hat zum Teil sehr, sehr merkwürdige Geräusche gemacht und eben die Disk nicht gelesen. Zum Teil war es auch, wie gesagt, wirklich komplett kaputt. Es gab dann in den USA eine Wiedergutmachungsaktion quasi von Microsoft, sodass man sich Spiele digital runterladen konnte bei Leuten, die betroffen waren, sodass sie eben in der Zeit, wo sie auf einen Ersatz warten, trotzdem Spiele spielen können, weil sonst, wenn sie sich im Retail, sagen wir mal, Call of Duty gekauft haben oder eben so sogar schon ein Bundle, dann ist ja das Spiel mit dabei. Wobei ich glaube, ein Bundle ist als Digital Download. Aber falls sie eben aus dem Retail ein Spiel gekauft haben, das sie eben dann in dem Fall nicht nutzen konnten, dass sie eben zumindest was zum Spielen haben. Ich glaube, das ist so, glaube ich, das größte Problem. Es gab noch so ein paar kleinere Sachen, aber wie Microsoft selbst gesagt hat, sind das Einzelfälle, die wohl auch einzeln behandelt werden. Und wie gesagt, es scheint sich hauptsächlich eben auf das Laufwerk Wend zu beziehen. Insgesamt scheint der Start eigentlich ziemlich gut geglückt zu sein, was das angeht. Es gibt noch so ein paar Funktionsprobleme, glaube ich, über die sich so manch einer noch ein bisschen ärgert. Es gibt zum Beispiel das Problem, dass es derzeit noch so ist, dass wenn man im Partychat mit Leuten ist und wenn diese Leute nicht all dasselbe Spiel spielen, dann ist der Partychat eben nicht mehr richtig funktionsfähig. Das bedeutet letztendlich, sagen wir mal, man ist zu fünft im Partychat, drei Leute spielen ein Spiel, zwei Leute spielen ein anderes Spiel, wollen aber gleichzeitig in einer chatten, dann funktioniert das eben nicht mehr. Sobald man in einem anderen Spiel ist als der Rest der Party, kann man mit der Party nicht mehr chatten. Da gab es schon auch einen Post von Major Nelson zu, der gesagt hat, dass sie eben daran auch arbeiten und dass sie das in Zukunft verbessern werden. Er kann aber nichts Konkretes sagen und entsprechend weiß man leider überhaupt gar nichts darüber. Also er hat gesagt, sie wollen an diesen Dingen arbeiten, aber er kann keinen Zeitplan geben, wann was in welcher Form quasi verändert wird. Trotzdem hoffentlich eine Sache, die irgendwie in Zukunft noch ausgebügelt wird. Interessant da vielleicht für Leute, die sich über ähnliche Dinge ein bisschen geärgert haben oder vielleicht noch ein paar Fragen oder Probleme mit Funktion haben. Es gibt eine sehr schöne Seite, die von Fans angelegt wurde, die xboxfeedback.com heißt, werden wir natürlich auch verlinken. Und da ist letztendlich einfach nur eine große Liste mit Dingen, die sie gerne verbessert hätten, beziehungsweise kleineren Problemen, die ihnen eben untergekommen sind. Ist quasi letztendlich wie so eine große Fehlerauflistung oder Verbesserungsauflistung, die Fans erstellt haben. Major Nelson hat selbst schon gesagt, dass eben die Liste auch schon bei Microsoft rumgegangen ist. Also sie scheinen auf jeden Fall die Liste entdeckt zu haben und sie irgendwie auch wahrgenommen zu haben. Weiß man natürlich immer nicht, wie konkret sie damit letztendlich umgehen, aber ich finde es an sich eine coole Sache. Es ist sehr übersichtlich gestaltet, super interessant. Auch für Leute, die sich vielleicht gerade überlegen, noch eine Xbox zu kaufen, werden da eben auch ein paar Dinge genannt, die noch nicht so ganz funktionieren, sodass es, glaube ich, auch als Kaufinformation ganz interessant ist. Und falls ihr das interessiert, kann man da auf jeden Fall auch zu beitragen. Es gibt, das Ganze basiert auf einem Reddit-Thread, der vor einiger Zeit erstellt wurde. Und da kann man also beitragen, das heißt also, falls ihr irgendwie auch noch ein paar Dinge habt, die ihr irgendwie dann vielleicht dazu sagen wollen würdet, dann guckt euch mal die Seite an, falls noch nicht erwähnt ist, könnt ihr also auch dazu beitragen. Super spannend das Ganze, sollte man sich definitiv angucken, würde ich sagen. Würde ich noch sagen, kurz Day One Patch. Es gab einen Day One Patch, das wusste man ja, ich glaube, der war knapp 500 Megabyte groß. Da gab es einige Probleme schon mit. Eine Zeit lang hatte Microsoft dann eine Offline-Methode angeboten, wo man sich den Patch offline runterladen konnte auf dem PC, auf dem USB-Stick ziehen und da gab es eine Anleitung, wie man quasi das Ganze dann auf die Xbox One aufspielt. Falls ihr zu denen gehört, die das eben versucht haben, lasst es lieber bleiben, beziehungsweise das wäre jetzt ja schon eine Vergangenheit, aber falls ihr das noch versuchen solltet oder falls ihr euch den Patch zwischendurch runtergeladen habt, aber es noch nicht dazu gekommen seid, den zu installieren, Microsoft hat die Seite kurz danach wieder runtergenommen und hat klipp und klar gesagt, dass es trotzdem nötig sein wird, dass es eben geupdatet wird mit einem Online-Zugang. Das heißt also, der Patch behebt das Problem in dem Sinne nicht. Sie hatten das wohl anscheinend ein bisschen falsch ausgedrückt und es war für einige Spezialfälle gedacht, dieser Patch, und es kam wohl zur recht breiten Anwendungen des Ganzen und sie meinten, es könnte noch größere Probleme verursachen, als es eh schon gibt. Das heißt also, davon definitiv die Finger lassen, einfach updaten. Es gibt einige Anleitungen und FAQs bei Microsoft, die sind einfach zu finden. Im Notfall verlinken wir die auch nochmal, wo eben gesagt wird, was ist, wenn man zum Beispiel während des Update-Vorgangs irgendwie einen Crash hat, was wohl einigen Leuten passiert ist. Ich glaube, noch wichtig zu sagen ist, dass wenn der Patch installiert wird und quasi die Konsole sich aktualisiert, sieht man einfach nur einen komplett unbewegten Xbox One-Bildschirm. Da ist kein Ladebalken. Das hat einige Leute schon dazu gebracht, die Xbox One zwischendurch abzuschalten, obwohl die Installation noch lief. Das heißt, die Konsole ist in dem Moment nicht gecrashed oder hat sich aufgehangen. Es wird einfach nur kein Ladebalken angezeigt und der Bildschirm bewegt sich auch nicht. Das heißt, es sieht einfach aus wie ein statischer Bildschirm und das ist es auch, ist aber kein Problem. Die Konsole installiert wohl im Hintergrund noch. Also ist allen Leuten dazu geraten, definitiv die Konsole einfach laufen zu lassen. Das ist also alles genau richtig, so wie es da aber, ist. Aber da frage mich dann doch wirklich, warum? Ganz unverständlich. Also sie haben auch schon, also einer der ersten Vorschläge, die auch in dem Reddit-Forum gekommen sind, war zum einen der Partychat und zum anderen, bitte fügt doch einfach einen Ladebildschirm, einen Ladescreen. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der selbst wenn es einen Ladenbalken gibt, der sich nicht bewegt, bin ich einer derjenigen, die sofort halber so, okay, irgendwas stimmt nicht. Das ist nicht gut, was da jetzt passiert. Oder nicht passiert. Absolut. Und das ist auch sehr komisch, weil eben die meisten, wie wir das erkennen von Windows oder allem anderen, wenn man eben einen Ladebildschirm hat, sind die meistens in irgendeiner Form animiert oder bewegt. Man sieht dann irgendwie ein paar Bällchen, die rumfliegen. Irgendwas passiert zumindest. Dieser Bildschirm ist tatsächlich ohne alles, der ist komplett unbewegt. Und deswegen, wie gesagt, ist auch einige Leute dazu gekommen, dass sie nach 10 Minuten dachten, okay, da passiert nichts, ich starte mal neu. Es gibt keine Loading Bar, es gibt gar nichts. Das heißt also, einfach laufen lassen, wenn ihr das erste Update macht. Das ist richtig so, das soll so bleiben. Und Und ich denke, damit habe ich dann auch quasi alles grob abgerissen. Wie gesagt, falls ihr irgendwie groß Probleme habt oder so, die meisten Sachen hat Microsoft eigentlich relativ gut in FAQs abgedeckt. Und wie gesagt, es gibt auch anscheinend nicht so wahnsinnig viele Probleme. Wenn ihr ein sehr spezifisches, individuelles Problem habt, kommt ihr nicht drum rum, den Service, den Customer Service zu anzuschreiben. Wie gut der funktioniert, können wir nicht genau sagen. Da werden wir nachher aber noch eine Meinung zu kriegen, was Sony angeht, von unserem Gast nämlich, von Henrik. Der hat nämlich dann doch auch schon einige Erfahrungen machen müssen mit dem Sony Customer Service. Was vielleicht ganz lustig zu erwähnen oder erwähnenswert ist, wie viele ja vielleicht wissen, die Xbox One hat ja auch einen HDMI-In-Eingang, also gedacht für die Verbindung mit Top-Set-Boxen und so weiter, was wahrscheinlich eher die amerikanischen Spiele interessiert. Aber es gibt schon Leute, die haben einfach versucht, ob es funktioniert, die PlayStation 4 einfach an die Xbox One angeschlossen. es funktioniert eigentlich ganz gut. Also wenn man die PS4 über HDMI an die Xbox One anschließt, dann kann man theoretisch sozusagen beide UIs gleichzeitig im Bildschirm haben. Also die Xbox One akzeptiert das auch ganz normal. Es ist noch nicht so gut spielbar, weil man anscheinend schon einen relativ großen Input-Lag dann erkennt, aber theoretisch kann man die PlayStation 4 an die Xbox One anschließen und über die Xbox One PlayStation 4 spielen. Wie geil ist das? Kann auch einen Link dazu, von also Eurogamer hat das versucht, und es war auch ganz lustig zu lesen, was sie gesagt haben. Um ehrlich zu sein, wir hatten ja ein bisschen gehofft, dass dann einfach beide Konsolen in die Luft fliegen würden und alles dann wach oder geht, aber nein, sie tun das nicht. Das ist ja echt super lustig. Das wusste ich ja sehr auch. Ja, das ist noch eine sehr schöne Anekdote dazu. Allerdings, sehr cool. Das wusste ich auch noch nicht, dass es möglich ist. So viel zu Console Wars. Ja? Make more love and not war. Ja, genau. Schließ einfach die PlayStation 4, die Xbox an und alles ist gut. vielleicht dazu auch noch ganz kurz nebenher erwähnt. Auch das ist wahrscheinlich so wahnsinnig relevant für die meisten. Es gibt da derzeit auch ein paar Probleme, was digitale optische Eingänge von Headsets angeht. Irgendwie scheint es da Probleme mit dem DTS bzw. Dolby Digital zu geben. Da wird wohl anscheinend nur Surround Sound wiedergegeben. Sie arbeiten auch daran. Ich glaube, es betrifft einen Großteil der meisten Leute eigentlich nicht. Gerade wenn sie irgendwie über HDMI normalerweise das Ganze am Fernseher angeschlossen haben, dann sowieso nicht, weil über HDMI läuft alles ganz normal. Aber auch da gab es, wie gesagt, ein paar kleinere Probleme. Insgesamt aber würde ich sagen, zusammenfassend kann man sagen, ist der Start für die Xbox One eigentlich gut geglückt. Wie gesagt, Verkaufszahlen haben wir nicht so konkret, das heißt, wir können nicht sagen, wie erfolgreich er letztendlich war, aber es scheint alles relativ glatt gelaufen zu sein. Ich meine, letztendlich Launch-Zahlen sind immer mit Vorsicht zu genießen, das kann ich auch jetzt einfach schon sagen, weil jetzt, also zum Beispiel gab es jetzt zum Black Friday anscheinend die News, dass sich da die Xbox One besser verkauft als die PlayStation 4, wobei viele da gesagt haben, wahrscheinlich ist einfach auch gibt's einfach momentan auch mehr Xbox One im freien Handel als die PlayStation 4. Also von daher, solange noch sozusagen Lieferengpässe sind, ist es eh schwer zu sagen, wie groß die Nachfrage wirklich ist. Das wird sich dann wahrscheinlich auch erst in den nächsten Monaten dann zeigen. Und dann kann man dann wirklich erste richtige Prognosen machen. Also aber feststeht, ich würde sagen, beide Konsolen, also später werde ich auch was zu Sony dazu sagen, sind auf jeden Fall erfolgreich gelauncht und haben absolut die nächste Generation, die ja jetzt diese Generation ist, eingeleitet. Richtig, ja. Das scheint echt ganz gut funktioniert zu haben. Ja, nachdem wir jetzt schon genug über die Xbox One geredet haben, beziehungsweise Merlin sehr viel über die Xbox One geredet hat, wollen wir uns natürlich jetzt auch noch der PlayStation 4 zuwenden. Und wie wir das vorhin auch schon angekündigt haben, werden wir uns für diese PlayStation 4-Sektion noch einen Gast dazu holen, und zwar erstmals in unserer glorreichen Podcast-Geschichte. Und zwar handelt es sich dabei um einen Kumpel von uns beiden, nämlich Henrik. Er ist auch ein Mitglied des Tübinger Podcast-Clusters. Das ist ein schwieriges Wort. Ich habe vorhin auch schon ein bisschen gestruggelt damit. Schwieriger, als ich dachte. Ja, er ist jedenfalls Teil des Tübinger Podcast-Clusters, nämlich Mitglied der Humoralpathologie, den wir, glaube ich, auch schon mal getastet haben und der an dieser Stelle auch wieder wärmstens empfohlen wird von mir. Henrik, willst du vielleicht kurz was zu deiner Person sagen? Ja, vielen Dank. Also erstmal möchte ich natürlich sagen, dass es eine Ehre ist, als erster Gast bei euch dabei zu sein. Und ich komme sonst nicht so aus dem Videospiel-Podcast-Bereich, aber bin trotzdem begeisterter Hobby-Videospieler. Komme halt aus dem Humoralpathologie-Podcast, ehemals ein beliebter Podcast über Esoterik-Themen, jetzt ein hassgeliebter Podcast über Quatsch. Richtig, über Quatsch. Vor allem auch sehr unterhaltsam Quatsch wie Falknerei. Genau, allerlei Themen, die, ja, das gefällt einigen Hörern immer noch weiterhin gut und andere nicht mehr. Also natürlich Geschmackssache, aber so ist das. So ist das halt mit solchen Sachen. Ja, allerdings, ich glaube noch relevant zu erwähnen, ganz kurz, ist natürlich auch, dass wir ein Spiel getestet haben, das ihr unter anderem auch Teile des der Humoralpathologen entwickelt habt, ein schönes Indie-Spiel, nämlich Little Snake vs. The Almighty Dinosaur Kingdom, das man auch an dieser Stelle nochmal erwähnen kann. Das haben wir auch schon mal getestet, damals ist es rausgekommen, das ist ja schon ein Moment her. Ja, das stimmt. Das heißt also, du hast auf jeden Fall schon Erfahrung sogar im kleinen Entwicklungsbereich. Das ist so richtig, genau. Also ungefähr genau vor einem Jahr ist unser Spiel für iOS und Android erschienen und das passt eigentlich gerade ganz gut, denn wir haben es seit vor drei, vier Tagen ist es kostenlos auf Android zu erhalten. Ja, das ist tatsächlich sehr praktisch. Dann können wir das ja an dieser Stelle gleich nochmal nachtasten. Also jetzt kann man sogar komplett umsonst genießen, das Ganze. Und vor allem finde ich wegen der Story auch sehr empfehlenswert. Das hat mir sehr gut gefallen. Genau, das erste und einzige vielleicht Snake-Spiel mit einem Story, mit einer vollen Story. Richtig, und einer sehr guten Story und auch. Mit Dinos. Und ich finde, man kann ja auch schon schon den Titel entnehmen, das ist auch eine der besten Klassifizierungen beinhaltet überhaupt für Gegner und oder Mitspieler in Videospielen, nämlich Dinosaurier. Ganz genau. Allein deswegen schon 100% empfehlenswert. Ja, geil, super, Henrik, dass du da bist auf jeden Fall. Und wie gesagt, einer der Leute in unserem Umfeld, die eine PlayStation 4 vom Launch an besessen haben. Deswegen ist deine Meinung auch sehr valuable und sehr wichtig. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir direkt mal ein. Joe, du kannst ja mal loslegen und die wichtigsten Fakten zusammenfassen und dann schauen wir einfach mal, wie sich das Ganze entwickelt. Richtig. Genau, ich werde jetzt einfach mal mit Merlin das alles ein bisschen kategorisch durchgehen. Fange ich jetzt auch mal wieder mit den Launch Editions oder Bundles an. Also die Launch Edition bei der PlayStation 4 kostet, wie wir alle wissen, 399 Euro, beinhaltet einen DualShock 4 Controller, eine 500 GB HDD-Festplatte, ein Mono-Headset und diverse Strom-, HDMI- und USB-Kabel. Und ansonsten gibt's bisher noch kein Bundle, also jedenfalls kein offizielles. Aber es wird zum 23. Dezember wird das Killzone-Bundle noch in Deutschland erscheinen, wo dann zusätzlich zur PS4 noch zwei DualShocks und Killzone Shadowfall sowie die PlayStation-Kamera mit beinhaltet ist. Und das Ganze zum Preis von 499 Euro, also genau zum gleichen Preis wie die Xbox One auch. Und was Sony jetzt in den letzten Tagen noch angekündigt hat, dass es noch ein weiteres Bundle geben wird, bestehend aus PS4, Neck, Drive Club und Killzone Shadowfall, ebenfalls für 499 Euro. Kommt wahrscheinlich dann raus, wenn auch Drive Club rauskommt, wäre zumindest, das Offensichtlichste. Und anscheinend ist ja auch geplant, dass Sony die PlayStation 4 zusammen mit der PlayStation Vita im Bundle rausbringt. Gibt noch keine genauen Details dazu. Ich tippe aber wirklich auf die 500 Euro, weil man letztens das Bundle mit Tearaway schon für, weiß ich, 160 Euro oder so kriegen konnte. Also von daher gibt's da noch einige Bundles in Aussicht für die, die sich noch nicht ganz entschlossen haben oder vielleicht ein bisschen später erst nachkommen wollen. Ansonsten, was noch vielleicht interessant ist, Day One Patch war auch bei der PlayStation 4 nötig, vor allem um die Blu-ray-Wiedergabe zu ermöglichen. Die Blu-ray-Wiedergabe musste man dann auch einmalig online aktivieren. Optional konnte man das auch offline über eine Hotline machen. Bestimmte Features, die noch nicht drin sind, aber auf jeden Fall nachgepatcht werden, was auf jeden Fall schon von Sony bestätigt ist, ist zum Beispiel die Suspend Game Funktion, wie man sie vielleicht von der Vita kennt, also einfach, dass man die PlayStation 4 in einen Standby-Modus schalten kann und dann sofort sie beim Anmachen wieder im Spiel zurück ist. Das wird zum Launch oder funktioniert jetzt zum Launch noch nicht, sondern wird nachgepatcht. Können wir auch gleich zu den Launch-Titeln übergehen. Die meisten Titel gibt's ja auch für die Xbox One. Brauche ich, glaube ich, nicht noch aussehen. Also Battlefield 4, Call of Duty Ghosts, Assassin's Creed 4, also die ganzen großen Third-Party-Multiplattform-Titel. Von den Exclusives vielleicht zu nennen Contrast, ein PSN-Titel, der auch im ersten Monat für PS Plus-Mitglieder kostenlos über die IGC, also die Instant Game Collection, erhältlich ist. Sowie Resogun, was auch in der im ersten Monat der IGC mit drin ist. Also PlayStation Plus-Mieter können sich das kostenlos runterladen. Und wer noch keine PS4 besitzt, vielleicht auch hier der Hinweis, weil das einige, glaube ich, noch nicht wissen oder noch nie benutzt haben. Diejenigen, die schon PS Plus-Mitglieder sind, aber keine PS4 haben, aber die Spiel trotzdem gerne haben wollen, könnt ihr einfach den Webstore, also über den Browser auf dem Computer einfach den Webstore benutzen und könnt euch dann dort die PS4-Titel in den Warenkorb legen, sodass ihr dann schon euch die PS4-Library oder Plus-Library aufbauen könnt, ohne eine PS4 zu besitzen. Ansonsten natürlich von den großen Exklusivtiteln, Killzone Shadowfall hat ganz okay Reviews bekommen, Neck anscheinend eher enttäuschend. Die allgemeine Reaktion war eher negativ, was Neck anging, was ja auch mich ein bisschen überrascht hat. Also es war jetzt nicht so das Spiel, wo ich jetzt gesagt hätte, okay, das ist jetzt der Kauf für die PS4, aber ein bisschen besser, den mir dann doch erwartet. Und ansonsten dann auch noch ein paar Free-to-Play-Titel wie DC Universe Online oder DC Universe Online sondern Warframe und War Thunder. Ja, das macht ungefähr das Launch-Line der PS4 aus. Im Launch-Fenster, was im Launch-Fenster noch größeres kommt, wird natürlich Drive Club sein, was ich vorhin schon erwähnt habe, und im Februar auch noch Infamous Second Son. Was bei den Spielen noch interessant ist, ist, dass alle Spiele auf die HDD gecached werden müssen, was ja im Endeffekt bedeutet, man muss sie quasi installieren. Man kann aber schon relativ schnell anfangen, das Spiel zu spielen. Also die PS4 cached einen bestimmten Teil der Spiele auf die HDD drauf, und sobald ein bestimmter Anteil installiert ist, könnt ihr das Spiel sofort schon starten und spielen. Der Vergleich zu Xbox One hat gezeigt, dass die Installation bei PlayStation 4 Titeln auf jeden Fall sehr viel kürzer ist als bei der Xbox One, und nicht nur ein bisschen kürzer, sondern wesentlich kürzer. Also wir reden hier teilweise von 12, 13, 14 Minuten. Das habe ich noch vorhin ganz vergessen zu erwähnen. Tatsächlich, gut, dass du es nochmal ansprichst. Ich glaube, dass insgesamt Installationszeiten, was natürlich jetzt nicht der Cache ist, also nicht das Cachen auf die Festplatte und dann schon anfangen zu spielen, aber insgesamt Installationszeiten liegen derzeit zwischen 30 Minuten und einer Stunde ungefähr. Und man kann aber tatsächlich erst, ja, wie gesagt, fast eine Viertelstunde später spielen, zum Teil auf der Xbox One als auf der PlayStation. Also PlayStation, glaube ich, waren zum Teil 40 bis 50 Sekunden. Richtig. Dann hat ein Spiel gestartet, was ja, ich meine, das gab es früher als Ladebildschirm auf der PS3. Wenn man das Aber das bezieht sich nur auf CD-Spiele, oder? Nicht auf die Download-Spiele aus dem Store. Nee, das stimmt. Ich glaube, es bezieht sich nur auf die... Ja, wobei es ja bei den Download-Spielen ja, soviel ich weiß, ja auch so ist, dass du nach einem bestimmten Teil des Downloads ja dann auch schon anfangen kannst zu spielen. Wenn er es downloadet, dann installiert es ja in dem Sinne ja auch, oder nicht? Also, ja, es hängt vielleicht auch vom Spiel ab. Ich glaube, das ist halt, also natürlich hat man, also das, die Zeiten beziehen sich logischerweise auf Retail-Spiele. Also ich glaube, beim Download-Spiel ist 30 Sekunden völlig unmöglich. In 30 Sekunden hat er gerade mal die Informationen runtergeladen, die er braucht, um überhaupt den Download zu starten. Also das ist wahrscheinlich nicht der Fall. Nee, das bezieht sich, glaube ich, auf Retail-Spiele, ja, hast recht. Also die Zeit, diese 42 Sekunden oder sowas, die es braucht, um das Spiel schon zu starten, funktioniert im Download-Spiel garantiert nicht, wenn du den Download startest. Selbst in der Standleitung wahrscheinlich nicht. Da wird es wahrscheinlich auch ein bisschen länger dauern. Aber eben genau, also bei Disc-Spielen, bei Disc-basierten Spielen gibt es da eben schon diese ziemlich krasse Diskrepanz, wie ich finde. Also ich meine, ganz ehrlich, ich finde es trotzdem immer noch meckern auf hohem Niveau. Also eine Viertelstunde das Spiel ein bisschen laufen lassen. Und das ist jetzt ja quasi schon der Extremfall, sagen wir mal, von mir ist 5 Minuten vielleicht im Schnitt oder 10. Und dann kannst du das Spiel spielen, ist jetzt im Vergleich zur letzten Konsolengeneration oder auch dem PC, wo du immer installieren musst, eigentlich trotzdem immer noch ziemlich vernachlässigbar, finde ich. Ja. Aber trotzdem, klar, dem Vergleich muss man sich stellen, und da gewinnt die PlayStation dann doch ziemlich eindeutig auf jeden Fall. Was mich interessieren würde, ist, woran das liegt. Also ob es irgendwie da einen grundlegenden Systemunterschied gibt, wie sie das handhaben, ob die PlayStation da einfach vielleicht ein bisschen schneller ist, ob das dann auch wieder was mit dem RAM zu tun hat, keine Ahnung. Ich glaube, vor allem mit dem Laufwerk, schätze ich mal, mit der Geschwindigkeit. Wobei ich glaube, die Blu-ray-Laufwerke der beiden Konsolen nehmen sich, glaube ich, von der Geschwindigkeit nicht so viel. Also zumindest wüsste ich nicht, dass sie sich da groß was nehmen. Vielleicht wird es anders gebuffert oder gecached. Ja, das kann natürlich sein. Das kann gut sein, das meine ich auch. Ich glaube, die Lesegeschwindigkeit an sich ist relativ gleich bei beiden. Ja, das kann gut sein. Naja, genau, aber gut, dass du es, wie gesagt, nochmal erwähnt hast, also weil ich das mich vorhin bei der Xbox vergessen hatte. Ja, genau, da gibt es doch krasse Unterschiede. Die Xbox braucht dann ein Stück länger auf jeden Fall bei dem Feature. Genau, dann noch sonst, was noch zum Launch erhältlich ist, also vielleicht noch was kurz zu den Online-Services. Und zwar kann ich ja ganz schnell aufzählen, ist nicht so viel. Music Unlimited ist dabei, Video Unlimited ist dabei, IGN, VidZone, Amazon/LoveFilm, Maxdome und Watchever. Im UK-Bereich gibt es auf jeden Fall ein bisschen mehr, aber das sind die Services, die es auf jeden Fall für Deutschland jetzt zum Launch gibt. Ja, ich glaube, so viel brauche ich dazu gar nicht sagen. Was vielleicht interessanter ist PlayStation Plus. Was kann man alles mit PlayStation Plus, was man ohne nicht kann, beziehungsweise was kann man ohne PlayStation Plus genauso gut wie mit PlayStation Plus? Wofür man PlayStation Plus jetzt auf jeden Fall braucht seit dieser Generation ist Online-Play. Damit hat sich Sony sozusagen Microsoft angeglichen. Das heißt, diejenigen, die Online-Multiplayer spielen wollen, brauchen auf jeden Fall ein PlayStation Plus Abonnement. Ausnahmen gibt es für die Spiele, die Free-to-Play sind, wie zum Beispiel Warframe oder War Thunder. Die kann man spielen, ohne zusätzlich noch Plus-Gebühren zahlen zu müssen. Und bei kommenden MMORPGs, die eine Subscription haben werden, soll es dann auch so sein, also zumindest ich glaube, es steht noch nicht fest, zum Beispiel Elder Scrolls Online oder auch bei Final Fantasy 14, aber man plant damit, dass auf jeden Fall keine PlayStation Plus Gebühren zusätzlich zu den Abonnementkosten dieser Spiele noch nötig sein werden, sodass man dann auch als Nicht-PlayStation Plus Mitglied durchaus natürlich MMOs spielen werden kann. Natürlich eine ganz große Sache, die wir auch schon, glaube ich, in letzter Zeit öfter erwähnt haben, natürlich mit PlayStation Plus hat man Zugriff auf die Instant Game Collection und hat damit Zugriff jeden Monat auf in dem Sinne in Anführungszeichen kostenlose PS4, PS3 und PS Vita Titel. Alles läuft über einen Account, das heißt, wenn man einmal PlayStation Plus Mitglied ist, hat man Zugriff auf die IGC von allen drei Systemen, egal ob man sie besitzt oder nicht. Cloud Saving ist möglich, wie bisher auch. Es gibt manche exklusive Rabatte für Plus-Mitglieder. Early Access zu bestimmten Inhalten wird es teilweise geben für Plus-Mitglieder, sowie die Möglichkeit, automatisch Patches downzuladen und zu installieren und auch Trophies zu synchronisieren. Was man aber alles ohne Plus auch machen kann, ist, man kann alle Entertainment, Film oder TV-Service, die Sony anbietet, benutzen. Man muss sich zwar dann teilweise zum Beispiel auch bei Music oder Video Unlimited dann natürlich bei spezifischen Services dann eine eigene Subscription anlegen, aber an sich braucht man dafür keinen Plus. Das ganze Sharen und Streamen über, das Sharen von Gameplay-Videos oder Screenshots auf Facebook oder Twitter, sowie das Stream von Gameplay über Ustream oder Twitch funktioniert auch komplett ohne Plus-Abonnement. Das ganze mit das ganze Trophy-System funktioniert ohne. Remote Play funktioniert ohne und der Rest, was da noch aufzählt, ist, glaube ich, klar. Also man kann Text-Messages zu Freunden schicken, man kann den PlayStation Store erreichen, Cross-Game-Party-Chat, also Party-Chat ist verfügbar. Wie Merlin auch vorhin schon gesagt hat, auf der PlayStation 4 kann man keine MP3s, keine Audio-CDs wiedergeben und auch nicht über DLNA-Medien streamen und auch keine 3D-Blu-Rays abspielen. Wie die Xbox One auch nicht kann. Aber Shuhei Yoshida hat sich nach dem kleineren Backlash dann auch schon per Twitter dann auch gemeldet und gesagt, er hat auf jeden Fall mit dem Tech-Team darüber gesprochen. Man freue sich darüber, dass diese Medien Features der PlayStation 3 anscheinend so gerne und so oft genutzt wurden. Und man hat auf jeden Fall offen gelassen, ob man das nachpatcht oder nicht. Es sieht auf jeden Fall danach aus, als plant oder als wird Sony das auf jeden Fall noch in Angriff nehmen, nachdem dann doch die Resonanz dann in die Richtung ging, dass man das doch bitte wieder haben möchte. Von daher einfach mal abwarten. Bisher ist es noch nicht möglich, aber sollte eigentlich nicht so schwer sein, das eigentlich wieder zu integrieren. Ich meine, ist halt MP3-Wiedergabe oder Audio-CD. Ist schon nicht so kompliziert. Was ich daran wieder lustig finde, ist, dass ich mir richtig vorstellen kann, wie Yoshi da an seinem Schreibtisch saß, das gelesen hat und tatsächlich aufgestanden ist und dann rüber zum Entwicklungsteam gegangen ist, um nachzufragen, wie es damit ist. ist einfach der sympathischste Mann bei Sony, muss man sagen. Obwohl es immer noch Kassierei gibt, aber irgendwie... Ja, Kassierei sieht man halt mittlerweile nicht mehr so sehr. Das ist richtig. Man muss auch sagen, der hat ja auch einen sehr zweifelhaften Ruhm erlangt durch eine sehr einfache Aktion. Also Yoshida hat sich das vielleicht auch mehr verdient. Richtig, Yoshida hat sich das vielleicht auch ein bisschen mehr verdient. Aber ja, wollte ich auch nur am Rande erwähnen. Ganz sympathischer Mann. Übrigens bin ich immer noch ganz erstaunt darüber, dass es keinen Ridge Racer zum PS4 Launch gibt. Das ist irgendwie, ich weiß nicht. Mich erstaunt das ehrlich gesagt nicht, weil irgendwie gab es keine großen Anzeichen. Ja, aber bisher gab es immer einen Ridge Racer zu einem PS Launch, wenn ich mich richtig erinnere. Deswegen, Stimmt. Vita auch. Stimmt, zur Vita nicht. Also PSP glaube ich auch nicht. Doch, oder? Bei der PSP gab es mit Tracer. Ich meine, der Quote von Cassie Rice ist wegen der Vita, der PSP-Version. Ja, richtig. Ich wusste bloß nicht, ob es zum Launch gab, aber stimmt, es gab es auch schon zum Launch. Richtig. Ach, stimmt, die Vita ist auch gestartet ohne. Vielleicht hat Kass einfach keine Zeit mehr dafür. Obwohl, ich glaube, er hat ja auch bei den alten Titeln nicht mehr so viel. Naja. Jedenfalls, um zum Thema zurückzukehren, dann noch kurz was zum Game-Sharing. Auch hier sei gesagt, wenn man alle Spiele, die man auf der Konsole hat, können von allen Nutzern, die auf die gleiche Konsole benutzt werden, gespielt werden, ohne dass der betreffende Nutzer, dem die Spiele gehören, selbst eingeloggt sein muss. Das gleiche gilt auch für die PS Plus Subscription. Das heißt, wenn ein Account auf der PS4 PS Plus Mitglied ist, dann können alle anderen Nutzer auch online spielen, die diese PS4 mitbenutzen. Genau, ansonsten habe ich hier noch kurz ein bisschen Eindrücke zu Remote Play. Es haben schon, also wie viele vielleicht wissen, kann man einfach die Vita mit der PS4 entweder direkt verbinden oder übers Internet verbinden und dann die Spiele auf der PS4 einfach auf die Vita rüber streamen und dann eben spielen. Ich habe bisher schon gemischte Berichte gelesen, also manche haben gesagt, es funktioniert sehr gut, vor allem dann, wenn man das direkt mit der PS4 verbindet, dass der es durchaus ein bisschen Input-Lag da ist, aber der vernachlässigbar ist und die Reichweite und so weiter alles ganz gut funktioniert. Ich habe auch schon... Ja, du meinst direkt verbunden mit WLAN oder was meinst du? Nicht über WLAN so viel, sondern direkt mit der Konsole. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es über Bluetooth war oder über was anderes. Ah, okay, also wirklich ein Direktverbindung, okay. Ja. Genau, aber es gab auch schon andere Stimmen, die gesagt haben, es kommt immer aufs Spiel an. Bei manchen Spielen macht sich der Input-Lag ein bisschen stärker bemerkbar und ist auch vielleicht wichtiger. Also zum Beispiel ist ein Titel wie Resogun, der, wo es wirklich darauf ankommt, wirklich ganz präzise zu sein, da funktioniert das anscheinend nicht so gut, während es bei einem Assassin's Creed 4 ein bisschen vernachlässigbar ist, wenn der Input-Lag ein bisschen da ist. Ich glaube, die meisten einigen sich darauf, es ist ein ganz nettes Gimmick und so weiter, aber ist auf jeden Fall nicht irgendeine Killer-Applikation. Also es funktioniert auf jeden Fall nicht ganz so reibungslos wie mit der Wii U, was jetzt auch vielleicht nicht überraschend sein sollte, weil die Wii U komplett darauf aufgebaut ist. Also wenn die Wii U nicht besser funktionieren würde, wäre das schon ein bisschen doof für Nintendo. Um es mal so auszudrücken. Und natürlich ist bei Wii U, muss man auch dazu sagen, einfach auch das Stream-Aufkommen natürlich ein bisschen geringer. Also ich meine, ne, also was die Auflösung und so. Ich glaube einfach auch die Datenmenge ist da ein Stück weit geringer. Aber ich meine, erklärt ja auch, du kannst ja, so viel ich weiß, ja auch mehr als eine Vita theoretisch mit über Remote Play verbinden später. Also ich weiß, ob es jetzt schon möglich ist, aber der Entwickler von der Konsolenversion von Diablo 3 oder von Diablo 3 auf PlayStation 4 hat er schon gemeint, dass er es irgendwann cool fänden würde, wenn wirklich ganz viele Leute dann mit der Vita dann Remote Play spielen könnten zusammen. Muss man ja, sie haben ja schon auch gesagt, dass es zumindest auf jeden Fall, das ist ja sowieso Diablo, so das große Werbeprojekt, es gibt ja quasi lokalen Multiplayer über Vita und die normale Konsole halt dann. Genau. Hast du das schon ausprobieren können eigentlich, Henrik? Ich habe es leider noch nicht ausprobieren können. Ich habe zwar auch eine Vita, aber das ging leider nicht mehr, aus gewissen Gründen. Richtig, wieder auf die wir noch kommen werden. Ich habe gerade, vielleicht hast du es noch geschafft, bevor der große Zusammenbruch kam. Womit wir fast schon ein bisschen gespoilert haben, aber ich bin ja auch gleich fertig. genau, also da, so wie mal zu den Informationen zur PlayStation 4. Die ersten Verkaufszahlen waren für Sony auf jeden Fall sehr erfreulich, denke ich mal. In den ersten zwei Wochen hat sich die Konsole weltweit 2,1 Millionen Mal verkauft und hat damit schon die Hälfte aller Wii U-Zahlen weltweit schon erreicht, obwohl die PlayStation 4 noch gar nicht in Japan erhältlich ist. Von daher kann man von einem erfolgreichen Launch sprechen. Allein 700.000 von diesen 2,1 Millionen sollen sich dabei in Europa verkauft haben, wovon wiederum 250.000 auf das Vereinigte Königreich, also UK, bezieht, was damit ist die PlayStation 4 die Konsole mit dem besten Verkaufsstart in England und im Vereinigten Königreich ever. Und hat dabei verblüffenderweise die PSP abgelöst, die bis dahin die den erfolgreichsten Konsolenlaunch in England hatte. Also, ich weiß nicht, als gelesen hat, dachte ich erst, was? PSP? Aber ja, tatsächlich, die PSP hatte vorher den Verkaufsrekord mit 185.000 verkauften Einheiten und jetzt ist es halt die PlayStation 4. Und interessant ist dabei auch, dass sich die PS4 damit schon 100.000 Mal öfter verkauft hat in UK als die Wii U in ihrer gesamten Lebenszeit. Was auf jeden Fall nicht so gut ist für Nintendo, aber anscheinend gut ist für Sony. Auch die. Ach so. Was anscheinend nicht so gut ist für Nintendo. Ich versuche hier das Ganze noch ein bisschen diplomatisch auszudrücken. Ja, ich merke es schon. Aber ja, auf jeden Fall ein sehr erfolgreicher Launch und Andrew House hat auch schon gesagt, die Nachfrage ist weiterhin sehr groß und man gibt sich Mühe, alle Leute, die eine PS4 kaufen wollen, auch damit zu versorgen. Aber natürlich ist nicht alles nur Friede, Freude, Eierkuchen. Es gab auch erste Probleme, natürlich wie immer Launch-Probleme mit den Konsolen. Ein paar von den wichtigsten vielleicht genannt, der sogenannte Blue Light of Death. Dieses Light of Death und so weiter, das hat man ja schon öfter jetzt gehabt in letzter Zeit, auch in der letzten Generation schon. Und zwar handelt es sich dabei anscheinend um einen Fehler, bei dem die Konsolenleuchte noch blau blinkt, deswegen der Name, aber sonst nichts mehr tut und ja, irgendwie halb tot ist. Sowie Probleme mit HDMI-Kabeln, dass das HDMI-Kabel entweder nicht gepasst hat richtig oder ein Stift leicht verbogen war, sodass dann die Verbindung mit der PS4 nicht richtig funktioniert und am Ende man dann rauskommt, dann muss dann ein bisschen was an den Kabel, entweder ein anderes Kabel benutzen oder immer nachgucken, ob da auch wirklich auch alles so richtig ist. Bei manchen Leuten habe ich gelesen, dass der DualShock 4, der Analog-Stick, recht leicht kaputt geht. Wie viele Leute es jetzt wirklich betroffen hat, weiß ich jetzt nicht. Ich habe jedenfalls ein paar Leute gelesen, die dieses Problem hatten, dass der Analogstick von der PlayStation 4 anscheinend ein bisschen fehleranfällig ist. Aber ich glaube, zu den so Problemen kann wahrscheinlich Hendrik ein bisschen mehr sagen, oder? Ja, ja, genau. Also ich habe auch die Sachen gelesen und auch mit dem DualShock 4, da habe ich gelesen, dass die Schultertasten bei einigen Geräten schnell kaputt gegangen sind und dass die Analogsticks sich so abnutzen. Das stelle ich mir ein bisschen so N64-mäßig vor. Ja, stimmt. Aber ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Das kann ich mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und wenn die halt wirklich sich sichtbar abnutzen, kann man die mit Sicherheit auch noch innerhalb kurzer Zeit umtauschen. Ja, ich meine, ganz ehrlich, was kosten eigentlich? Hast du schon bei Accessories gekauft? Ja, ein DualShock 4 kostet 60 Euro. Okay. PlayStation-Kamera 50, die Ladestation für den DualShock 30 und der Vertikalstand für die Leute, die PlayStation vertikal aufstellen wollen, 25 Euro. Richtig, ist auch noch wichtig, die Xbox One soll, also kann man natürlich logischerweise schon vertikal aufstellen, aber man soll es auf jeden Fall nicht. Microsoft rät da dringend von ab, weil dann anscheinend es erst recht Probleme mit dem Laufwerk geben kann. Bei der PlayStation ist das ja ganz normal möglich. Ja, Hauptsache, man muss sie nicht auf den Kopf legen. Ja. Wie bei der PlayStation 1, dass sie noch läuft. Ach, hattest du das auch? Ich hatte es nämlich auch. Ich musste sie auf den Kopf legen, damit sie dann funktioniert. Ich glaube, das war bei allen PlayStation 1 so, dass nach so 3-4 Jahren musste man die einfach immer auf den Kopf legen. Ich glaube, das war wahrscheinlich einfach so ein Sollbruch. Wobei ich noch nie eine Konsole vertikal aufgestellt habe, also werde ich es wahrscheinlich diesmal auch nicht tun. Ich habe immer das Gefühl, es geht schon, aber ist nicht ganz so gut. Ja, ich habe die PlayStation 4 vertikal aufgestellt. Ja, vielleicht lag es daran. So kommt's raus. Nee, die ist so ein bisschen tief, die ist ein bisschen um einiges tiefer als meine 360 und die PlayStation 3 und deswegen hat die nicht in mein Regal gepasst. Dann habe ich sie so vertikal schräg aufgestellt. Sieht okay. Aber ganz gut aus wegen der... Ich wollte sagen, ja, das sieht cool aus, oder? Weil die ja eben, ja, die steht ja so leicht schräg da. Genau, wegen der abgeflachten Kante kann man die ganz gut dann so um 45 Grad gedreht aufstellen. Ja, das finde ich eigentlich auch ganz cool, so als grundlegende Idee. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, vor allem sieht die PlayStation 4 ja sowieso in der Hinsicht ein bisschen interessanter aus, als eben die Xbox One tut, die einfach nur so ein Receiver ist eigentlich quasi, vom Aussehen her. Ja, aber Henry, erzähl doch mal, was ist denn da passiert eigentlich? Ja genau, also jetzt steigen wir da mal ein, also um es quasi vorwegzunehmen, deine PlayStation hat sich auch schon wieder von dir direkt wieder verabschiedet. Ja, die ist jetzt nach einigem Hin und Her endlich gestern wieder auf den Weg nach Sindelfingen, dort ausgetauscht zu werden. Ja, also ich mache vielleicht auch erstmal einfach meine Eindrücke. Ich habe die Konsole vorbestellt direkt, nachdem ich die Pressekonferenz gesehen habe von der E3. Und ja, das war ja dann so ein schönes Gefühl, als alle so gejubelt haben, dass ich gleich bei Amazon war und auf Kaufen geklickt habe. Sehr gut. Hat sehr gut geklappt. Und das lag auch vor allen Dingen daran, dass diese Arroganz von Microsoft da zu der Zeit sehr nervig war. Und ich war eigentlich sehr in dem Xbox 360-System drin, obwohl ich beide Konsolen hatte. Aber dann habe ich mich entschieden, eigentlich aus denselben Gründen, warum ich auch zur 360 gegriffen habe, für die PlayStation 4, nämlich, dass sie günstiger ist und auf dem ersten Blick bei den Third-Party-Spielen ein bisschen stärker oder bessere Performance bietet. Mhm. Und... mal gucken, ob die dann, das jetzt ist jetzt ja anscheinend bei den ersten Launch-Spielen auch so bestätigt worden, dass es bei Xbox One jetzt noch nicht so richtig im Griff ist mit den Third-Party-Spielen, dass die so halt diese Plattform-Parität oder wie man dazu genau, sagt. Also Resolution Gate hatten wir ja auch angesprochen und ja. Also es scheint auf jeden Fall Unterschiede zu geben, richtig. Ganz genau, mal gucken. Also es kann ja sein, dass sie das, wenn die Entwicklung da ein bisschen besser in den Griff bekommen, dass sich das dann auch wieder ein bisschen angleicht. Durchaus. Wobei wir ja, glaube ich, auch schon angesprochen hatten, dass es natürlich auch andersrum wieder laufen kann, dass es einfach nur noch größer wird, weil die Leute, die mit der PlayStation 4 arbeiten, können ja auch nochmal drauflegen wahrscheinlich. Aber ja, ja ist wahrscheinlich genau. Ein anderes Thema. Ja, es ist auch ein anderes Thema. Das ist ja eh immer kompliziert. Da gibt's ja auch immer die Entwickler sagen, es ist leichter für die, das Gerät zu entwickeln. Die anderen sagen, ja, nee, das ist viel einfacher für die Xbox One zu entwickeln. Und das ist ja eh alles Politik, was da gemacht wird. Letztendlich schon. Ich meine, die ersten Spiele, das hatten wir auch zwischendurch schon in den News, ich weiß nicht, ob es alle mitgekriegt haben, aber die ersten Spiele, die auf der PlayStation 4 gelauncht sind, die waren ja ganz am Anfang auch noch 720p. Die wurden dann nachgepatcht, gleich am ersten Tag, glaube ich. Ich glaube, für Call of Duty und für Assassin's Creed gab es gleich am ersten Tag Patches für 1080p dann. Und es gab ja auch anscheinend keinerlei Frame-Einbrüche, das heißt, es lief wirklich einfach 1:1 genauso wie in 720p. Aber natürlich, das ist halt immer alles so ziemlich, ja, letztendlich ein ziemliches Hin und Her. Und ich finde sowieso, das haben wir das letzte Mal auch schon gesagt, grafische Schönheit ist ja auch ein Stück weit was Relatives, ne? Also, das sagt der PC-Spieler. Ganz genau. Ja. Das hängt ja auch vom Fernseher ab, den man hat. Ich habe jetzt 32 Zoll, da sieht man diese Unterschiede sowieso nicht so richtig zwischen 1080p und 720. Ja, das ist so die Grenze zwischen wann man vielleicht Full HD erkennt und wann nicht. Ja, ja, genau. Naja, jedenfalls habe ich dann, vor allen Dingen aus dem Grund, dass ich mal einmal in meinem Leben so einen Konsolenlaunch mitmachen wollte, die bestellt. Und habe mich dann auch sehr gefreut. Habe ab Mittwoch angefangen, bei Amazon im Thread zu lesen, wo alle Leute über den Versandstatus sich aufgeregt haben, wo denn die PS4 bleibt, dass sie noch keine Versandbestätigung bekommen haben am Mittwoch. Und die sind schon verrückt geworden. Die ersten User, das war, ist, glaube ich, so das Moderne in der Schlange stehen vorm GameStop oder bei Müller oder ja, so. Genau. Richtig. Aber ich war da eigentlich ganz, ganz relaxed und am Freitag war dann auch eigentlich recht pünktlich gegen 12 die PS4 da. Ich war noch ein bisschen verkatert leider, weil davor war ja der Geburtstag von Merlins Freundin. Ja, stimmt. Von der guten Bäcker. Sie gegrüßt sei auch in unserem Podcast dabei. Richtig. Und naja, aber ich war es trotzdem geschafft, das Paket in die Hand entgegenzunehmen und war erstmal überrascht, dass das recht leicht war. Also es ist wirklich ein ziemlich leichtes und kleines Gerät, also auch der Karton und so. Und habe das dann rausgeholt, war gut vorbereitet, habe über USB gleich die Firmware geupdatet. Das ging auch alles ohne Probleme, das ist schön einfach. Und dann meinen PSN-Account aktiviert und vom Sofa aus das dann alles ganz gemütlich eingerichtet. Das ging zum Glück, weil das Kabel vom DualShock 4 ist wieder mal lachhaft kurz, aber man kann wegen Micro-USB konnte ich halt einfach mein Handykabel benutzen, um das Ding dann da von der Steckdose den DualShock zu powern. Ja. Naja, dann habe ich erstmal schön an Joe eine Nachricht geschrieben übers PSN, weil der mein einziger PSN-Freund ist. Was ein bisschen traurig ist. Ja, das ist echt schön traurig und aber auch angenehm ruhig auf PSN für mich. Ich meine, zeigt ja auch klipp und klar, dass du letzte Generation doch eher ein Xbox-Mensch warst auf jeden Fall. Ja, also ich habe die exklusiven Spiele schon gespielt auf der PlayStation 3, aber gerade wegen den Achievements und dem ganzen Kram, wenn man da mit seinen Freunden drin ist, dann ist man da auch erstmal drin, ne? Ja. Gute richtig. Aussage. Macht Sinn. Ja. Naja, auf jeden Fall hatte ich bei diesem Nachrichteneingeben schon meinen ersten Next-Gen-Moment, der darin lag, dass ich man kann auf den Stick klicken und dann kann man mit dem mit dieser Bewegungssteuerung Nachrichten eingeben und das geht ganz hervorragend. Da war ich sehr überrascht. Das ist halt so wie bei der Wii, kann man sich das vorstellen und das wusste ich im Vorfeld nicht. Ja, als du das erzählt hast, ich wusste das nämlich auch nicht. Und ehrlich gesagt klingt es tatsächlich nach dem coolsten Feature, also logischerweise nach dem coolsten neuen Feature so ungefähr, das man halt vorher nicht kannte. Ja. Aber es klingt echt extrem geil, finde ich. Ja, ich fand es auch, also mit ein bisschen Übung kommt man da echt richtig schnell zu Rande und das ist um einiges besser, als halt mit den Sticks da immer bei den Buchstaben hin und her zu springen. Und dann bin ich in den PSN-Store, habe halt die ganzen Downloads gestartet. Der PSN-Store ist auch wirklich um einiges fixer gelaufen, als was bei der PlayStation 3 der Fall war. Es ist echt um einiges angenehmer. Und wie bekannt konnte ich mir dann halt ja wegen PlayStation Plus auch gleich Resogun runterladen. Und ja, das ist echt cool mit PlayStation Plus, das muss man immer wieder sagen. Das war ja am Anfang eher so ein bisschen eine Lachnummer, aber ja. Das ist jetzt, finde ich, gerade auch für die PlayStation 3 die Killer-App eigentlich und für die Vita. Ja, also Fall. Generell, wenn jemand alle drei, oder wenn jemand vorhat, alle drei PS-Konsolen zu besitzen, ist das eh, ja, fast schon ein Blindkauf, würde ich mittlerweile sagen. Ja, und gerade auch also mit dem deutschen und US-Account, also ich glaube, in dem japanischen PlayStation Plus ist nicht so was Gutes, aber nee. Da lohnt sich das fast schon, beide zu haben. Ja, wobei es bei der Vita natürlich ein bisschen doof ist, weil man keine zwei Accounts auf der Vita haben kann und dass der Accountwechsel auf der Vita extrem nervig ist, aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Das ist echt nervig. Ja, das ist auch traurig, aber man kann zum Glück ja, wie gesagt, alle Spiele vorkaufen oder einfach nur bezahlen für $0 oder Euro und dann hat man sie ja, kann man sie ja später runterladen. Ich habe nämlich nur eine 8 GB Vita-Karte, da ist das echt Käse. Ja, das stimmt. Naja. Auf jeden Fall habe ich dann auch gesehen, dass die Digitaltitel im US-Store $59 sind und habe mir dann gleich Assassin's Creed gekauft. Das wollte ich mir eigentlich erst als Disc-Version kaufen, aber die kosten hier 69 Euro gerade noch, die Spiele. Und dann mit halt umrechnen und so ist das schon besser, die für 50 Euro zu kaufen. Ja, auf jeden Fall. Und habe mir dann auch gedacht, vielleicht haben die das jetzt auch extra so gemacht, damit man halt um über kurz oder lang sanft halt die Leute an die digitalen Downloads so ranzuführen, weil das halt echt, dann überlegt man halt so ein bisschen hin und her und kauft es sich dann doch, obwohl man es später nicht verkaufen kann, das Spiel. Gerade am Anfang, wenn man schnell ein Spiel haben möchte. Aber bist du zum Beispiel jemand, der wirklich regelmäßig Spiele verkauft, Joe? Und ich habe jetzt schon voll oft drüber geredet, über dieses ganze digitaler Spielemarkt und Verbrauchtmarkt, Gebrauchtmarkt irgendwie ausschalten und so. Aber machst du das wirklich? Also Joe und ich sind nämlich immer so Leute, die immer nicht so viel dazu sagen können, weil wir es einfach nicht tun. Also ich verkaufe nie Spiele, deswegen ist mir das digital egal, aber... Ja, so zum Teil schon. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier Demon's Souls habe und dann kommt das bei PlayStation Plus, dann habe ich halt noch eine CD rumliegen und dann... kommt's weg und gerade wenn ich dann kein Geld habe und denke, okay, jetzt muss ich mal wieder irgendwie 50 Euro für diesen Monat haben, dann werden halt 5-6 Spiele verkauft. Es ist schon an sich ganz praktisch, stimmt natürlich. Ja, man hat halt noch ein paar Spiele, bei denen man, an denen man auch hängt und die man dann natürlich behält. Ich habe aber trotzdem, ich besorge halt immer, ich kaufe recht viele Spiele und die müssen dann halt auch mal weg. Manchmal denke ich, okay, das Regal ist zu voll, das nervt mich und ich fühle mich schlecht in meiner Spielzeugwelt hier. als Manchild, das will ich nicht. Echt? Ich fühle mich immer geil. Da fühle ich mich gerade immer extra gut. Ja, ich auch. Also je voller mein Schrank mit Spielen ist, desto besser. Nein, ich schäme mich da. Echt? Oh nein, Hendrik, ist völlig unnötig. Nein, ich habe auf jeden Fall alles dann runtergeladen, was man sich so kostenlos holen kann. Halt gerade diese Free-to-Play-Spiele wie Warframe und Blacklight. Ah, okay, Blacklight auch noch von PlayStation Plus, Flower und Soundshapes. Und halt Assassin's Creed, da hat man gleich einen kleinen Nachteil gemerkt, dass man jetzt im Moment noch gar keine Download-Verwaltung machen kann. Das heißt, alles lädt gleichzeitig und dann recht langsam runter. Man kann nicht sagen, ich möchte jetzt erstmal nur das runterladen. Echt? Ja. Das ist ja ganz schön bescheuert. Aber warum denn auch? Das muss echt nachgewässert werden, das ist richtig schlecht. Ja, allerdings. Ja. Naja, aber dann konnte ich halt erstmal nichts spielen, weil man halt auch nicht, ich konnte keins von den Spielen jetzt schon irgendwie anfangen zu spielen, obwohl es noch nicht runtergeladen war. Ich dachte halt auch, dass das irgendwie geht, aber das ging nicht. Okay. Und hab dann halt ein bisschen halt gesehen, hat mir gut gefallen, man kann einstellen bei der PS4 beim Herunterfahren, ob es noch Strom über jetzt, was passieren soll, ob noch Strom über die USB-Ports gibt oder ob der Download noch zu Ende geladen werden soll und so. Und für energiebewusste Menschen wie mich ist das ganz cool, dass ich auch das alles komplett ausstellen kann, dass sie dann auch echt ausgeht und ich nicht immer den Kippschalter hinten drücken muss wie bei der PS3. Ja, vor allem finde ich die Idee ganz cool, dass man sagen kann, wenn man zum Beispiel über Nacht trotzdem irgendwie den Controller aufladen möchte oder so. Ja, das war ja bei der PlayStation 3 super nervig. Du musstest halt die PS3 anlassen, um den Controller aufzuladen. Es sei denn, du hast ihn über den PC aufgeladen, wie ich es dann getan habe. Ja, ganz genau. Und das ist halt wirklich viel besser. Coole Idee eigentlich, dass man das anlassen kann, spezifisch einfach. Ja, und auch wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt diese Nacht mal kurz, es geht halt echt schnell einzustellen. Jetzt, dann habe ich halt auch die erste Nacht, bin ich dann arbeiten gegangen und habe dann erstmal alles runtergeladen und damit ich dann am Wochenende halt schön die ganze Zeit mit der PS4 alles ausprobieren kann. Ja, aber ich habe noch Resogun gespielt und fand es auch echt ganz gut. Es ist optisch sauber, aber es hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Ich habe jetzt keinen Next-Gen-Unterschied da gesehen. Aber halt echt so ein spaßiges Shooter-Spiel mit Lernkurve, aber halt so ein Spiel, wo man die Patterns von den Gegnern in den Leveln auswendig lernen kann und das hat dann Wiederspielwert, weil man, wenn man der Spielertyp jetzt ist, der so Spaß daran findet, möglichst den optimalen Run zu machen durch so ein Level. Und ich denke, wenn die Leute dabei bleiben bei dem Spiel und wenn man Freunde hat im PSN, die das auch spielen und man so sich bei den Leaderboards vergleichen kann, dann ist das, glaube ich, echt ein gutes Spiel für die Wartezeit, nachdem jetzt die Launch-Games durchgespielt sind und wenn man auf die neuen Spiele wartet. Ich meine, letztendlich, ich habe ja auch neulich Superstar das HD von den gleichen Entwicklern, Superstar das Delta für den gleichen Entwickler für die Vita geholt. Und das ist halt so ein Highscore-Game, aber es macht halt, ja, wer solche Spiele mag, ist halt, ja. Es hat die Faszination, Highscore in dem Sinne ist, wie Tetris-Scores von Freunden zu überbieten, also, ja. Ganz genau. Und eigentlich der größte Next-Gen-Moment bei Resogun war dann aber, als ich dann halt direkt aus dem Spiel in die Einstellungen gehen konnte von der PS4, weil der Controller redet da halt auch aus dem Lautsprecher und es war so laut und nervig, dass ich das leiser machen musste. Und das ging dann halt ohne, um aus dem Spiel rauszugehen. Das ist halt echt cool jetzt, dass das endlich mal funktioniert. Ja. Allerdings merkt man auch, wenn man halt im Spiel ist und in das Menü geht, in das Hauptmenü, Systemmenü, dann wird die Konsole recht laut. Das habe ich auch schon woanders gelesen. Also dann hört man auf jeden Fall den Lüfter. Aber wie ist die Lautstärke denn allgemein sonst bei der PlayStation 4? Sonst schön angenehm leise. Also es ist dann zum ersten Mal richtig hörbar, dass dann halt der Lüfter auch angeht, wenn man halt dann mal sagt, okay, jetzt schreibe ich mal kurz eine Nachricht im Systemmenü oder so, während ich spiele. Also hat auf jeden Fall keine Xbox 360 Momente. Nee, das ist auf jeden Fall leiser als die PS3. Ich habe noch die fette PS3, die ist immer noch lauter. Ja, dann. Im Normalbetrieb. Und... naja, also dann habe ich auch gedacht, jetzt kann ich in Standby gehen und das Spiel dann dort später, später weiterspielen, aber das geht leider nicht, wie ihr schon gesagt habt oder wie du schon gesagt hast, Joe. Ich hoffe, dass das Feature bald nachgeliefert wird, weil das haben die eigentlich bei der Ankündigung ja gesagt, dass man immer so in den Sleep-Modus gehen kann und das wurde dann irgendwann ruhig darum und jetzt hoffentlich kommt das dann auch, weil das ist eigentlich bei den Handhelds, also jetzt bei dem Vita und beim 3DS, eins meiner Lieblingsfeatures. Ja, ist schon extrem super praktisch, also vor allem bei der Vita jetzt auch. Ich meine, ja. Bei Handhelds brauchst du das auch unbedingt. Das ist so eine Absolut, Funktion. Weil irgendwann ist ja das ist ja die Toilette auch, muss man ja auch mal weg vom Klo. Zum Beispiel. Ist ja die Zeit auch aufgebraucht. Ich meine, das kenne ich, ich kenne das nur von der PSP, aber selbst da fand ich das schon ewig geil. Ich meine, ich habe ja auch nur die PSP genutzt, aber das ist schon ein extrem praktisches Feature. Ja, aber ich meine, ja, zumindest ist schon bestätigt, dass es auf jeden Fall im Patch kommt. Also ich glaube, sie haben es nicht vergessen. Okay. Gut, die vergessen können sie auch nicht. Ich meine, dafür haben sie auch zu groß angekündigt. Das wäre ja auch ein bisschen sehr traurig. Ja. Naja, auf jeden Fall, da musste ich zur Arbeit und am nächsten Tag habe ich noch Blacklight und Warframe kurz angespielt. Naja, da kann ich nicht viel zu sagen. Ich mag halt diese, ich bin nicht so der Free-to-Play-Shooter oder Multiplayer-Shooter-Typ. Ich fand Warframe jetzt total kompliziert von der Menüstruktur und so, das war schrecklich. Da hatte ich überhaupt keinen Bock mehr, mich zu beschäftigen nach dem Tutorial. Ich glaube, Merlin hat es ja auf dem PC gespielt, oder? Warframe. Ich habe es relativ ausführlich sogar auf dem PC gespielt mit einem Kumpel zusammen, aber ehrlich gesagt haben wir haben es runtergeladen und haben gesagt, so, jetzt starten wir das mal. Es war irgendwie so ein Samstagabend, man will halt ein bisschen zusammen zocken und ein bisschen skypen und so und ungefähr 2 Stunden später hatten wir dann ungefähr begriffen, wie das Spiel grundlegend überhaupt ungefähr funktioniert. Es ist tatsächlich unendlich unübersichtlich. Du hast keinen Plan, was jetzt was bedeutet, wofür du was brauchst, irgendwelche Sachen zusammen bauen mit Blaupausen, wo kriege ich Blaupausen her, muss ich da jetzt wirklich Geld für bezahlen oder nicht, ist tatsächlich unendlich unübersichtlich. Ja, also gerade wenn man ein Spiel macht, das so, wo man Leute dazu anregen möchte, so Geld dafür zu bezahlen und leichten Einstieg am Anfang anzufixen, ist das halt echt super schlecht designt in der Hinsicht. Ja, super. Vor allem, weil man auch an der Menüstruktur gar nicht genau versteht, was passiert und dann war es bei uns so, dass irgendwie plötzlich gewisse Dinge nicht mehr funktioniert hatten, wir wussten gar nicht warum und es hat Ewigkeiten gedauert, um rauszufinden, jetzt keine Ahnung, anscheinend musst du das und das einstellen, ob du im Online-Modus bist oder nicht, wo ist dein Freund, wo nicht. Ach, ist echt einfach. Ist tatsächlich extrem unzugänglich und kompliziert, ja. Naja, aber es war trotzdem ganz nett. Ich fand nur die Steuerung, das hat sich jetzt mit dem DualShock oder mit dem Controller überhaupt nicht gut gespielt, fand ich. Also es war nicht leicht zu zielen und es gibt auch, glaube ich, gar kein Auto-Aim oder so. Mal gucken. Okay. Blacklight habe ich auch nur kurz gegen Bots gespielt. Das war ganz spaßig, halt normal, halt sowieso ein nicht so hübsches Call of Duty. Ja. Dann Flower, fand ich, da hat man schon den Unterschied gemerkt, weil die Bewegungssteuerung viel besser ist. Da haben sie echt nochmal die ganze Steuerung anscheinend geupdatet. Das kann man auf der PlayStation 3 konnte man das so ein bisschen so ungefähr spielen. Da kann man halt immer ungefähr in die Richtung fliegen, wo man hin will. Und das geht jetzt schon ziemlich exakt. Okay. Und auch grafisch nochmal ein bisschen verbessert. Also glaube ich auf jeden Fall. Ich habe das jetzt länger nicht mehr gespielt, aber es sah schon cool aus. Also das Gras sieht auf jeden Fall immer noch sehr gut aus, mindestens, wenn nicht sogar noch. Ich glaube, die haben da neue Physikeffekte auf dem Gras, weil das sieht anders aus. Das bestaussehendste Gras ever in Videospielen. Ja, Stoner Podcast. Sehr gut. Naja, dann habe ich Assassin's Creed 4 angefangen. Und war auch echt begeistert. Nach Assassin's Creed 3 war der Einstieg, gleich nach 20 Minuten hatte ich schon Bock weiterzuspielen. Und war echt halt viel besser und auch die Grafik schien viel sauberer und flüssiger zu sein. Mag auch am Setting liegen, weil 3 ist halt echt nicht so bunt, einfach von der Color, von der Farbpalette her. Ne? Karibik ist halt natürlich was anderes als, genau. 18. Jahrhundert. Und der Charakter, der Hauptcharakter hat auch schon einen guten Eindruck gemacht und so. Naja, aber dann bin ich erstmal, dachte ich, okay, jetzt habe ich Hunger, jetzt gehe ich mal zum Bäcker, still auf Standby. Und als ich zurückgekommen bin, fand die PlayStation, als ich sie angemacht habe, das TV-Signal, beziehungsweise der TV bekam kein Eingangssignal mehr. Und nach einer halben Minute dachte ich, okay, das ist ein bisschen komisch. Und habe dann auch gesehen, dass die so beruhigend blau blinkt, die PS4. Beruhigend blau. Also es ist halt echt so ein langsames Pulsieren. Okay. Und dann dachte ich halt erst so, okay, na gut, keine Panik, das wird schon wieder. Ich habe ja dieses Guide von Sony, das die ja davor schon im Internet veröffentlicht haben und kann damit sicherlich dem Problem Herr werden. Und das ist halt echt ein super dummes Guide. Aber das ist halt echt so, hast du schon mal geguckt, ob alle Kabel verkabelt sind? Das ist der eine Schritt und der andere ist, mach die doch mal aus und wieder an. Ja, das ist aber die typischen, das ist auch immer das klassische so, du hast ein sehr, sehr ausführlich beschriebenes und sehr kompliziertes Problem. Hast du schon mal die Treiber neu installiert? Ja, ganz genau. Hast du den Router schon mal neu gestartet? Das ist tatsächlich richtig. Ja, und dann stand halt noch so, drück mal 7 Minuten den Ausknopf, 7 Sekunden, dann piept es zum zweiten Mal und dann kommst du in den Safe-Mode. Und das ging halt bei mir nicht und da habe ich schon gemerkt, okay, jetzt, das ist gar nicht gut. Die hatten halt auch noch den Tipp, dass man die Firmware updaten muss vom Fernseher, aber ich dachte, wenn ich einmal ein Bild bekommen habe und spielen konnte, dann wird das sicherlich nicht daran liegen. Außerdem finde ich das dumm, wenn man seinen Fernseher updaten muss, um eine Konsole spielen zu können. Das ist auch nicht so ideal, denke ich. Ja. Gerade wenn man einen hat, der älter ist und den man nicht updaten kann. Naja, aber dann habe ich gemerkt, dass die Konsole wohl komplett defekt ist und dann ging die Suche los, wo ich Support bekommen kann. Und das ist gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Denn, also mit dem Telefon kann man, also die Support-Hotline kann man schon mal ganz vergessen, weil es war Samstag und die hat nur Montag bis Freitag auf, auch einen Tag nach dem Konsolenstart. und immer nur zwischen 9 und 20 Uhr oder so. Und dann habe ich eine E-Mail-Adresse gefunden, habe da halt hingeschrieben, nett und freundlich, habe geschrieben, vielleicht geht's ja so schneller, weil am Wochenende ist ja euer Telefonsupport nicht besetzt, aber da kam auch nichts zurück erstmal natürlich und habe noch bei Twitter an Sony geschrieben, dass meine PlayStation defekt ist, da kam aber auch keine Antwort. Dann habe ich halt ein bisschen im Internet rumgeforscht und habe gelesen, dass am Freitag auch schon einige Leute halt diesen Blue Light of Death-Fehler hatten, den Blot, wie ich ihn jetzt einfach abkürzend nenne, wie es alles machen. Genau wie der Rot von früher. Ganz genau. Und da haben die halt auch schon gesagt, dass der kostenpflichtige übrigens Telefonsupport schon am Freitag überlastet war und dass die meisten da gar nicht durchgekommen sind. Und dass die halt in der Warteschlange waren und als es dann 20 Uhr war, Freitagabend, war halt, ist man halt rausgeflogen. Dann wurde gesagt, sie rufen außerhalb der Geschäftszeiten an. Glückwunsch. Dann habe ich gelesen, dass sich auch schon Gerüchte breit machen, dass man jetzt auf eine Ersatz-Playstation so um die 3 Wochen warten muss in Deutschland. Und derweil ließen halt die Infos auf der Website von PlayStation sehr zu wünschen übrig, weil wenn man da auf den Support für PS4 geklickt hat, kann man halt auf so eine Seite, wo man ein unübersichtliches FAQ hatte mit so 700 Themen, wo man sich echt nicht durchlesen will, dann das User-Helfen-User-Forum und man hatte noch die Möglichkeit zu petzen, wenn man halt einen online getroffen hat, der einen doof gekommen ist. Aber es war halt nicht irgendwie... wenn du Probleme hast, kannst du deine PlayStation hier hinschicken oder so. Also ich habe halt eigentlich nur gesucht, wo kann ich die hinschicken, weil ich wusste, die ist definitiv defekt. Ja. Dann habe ich am Sonntag weitergeguckt und habe immer noch keinen Support bekommen und es gab überhaupt keine Neuigkeiten. Ich habe nochmal an Sony getwittert, dass es halt ganz cool wäre, vielleicht am Startwochenende zumindest Support übers Telefon zu machen, gerade auch wenn man das sonst nicht macht, weil man kann sich ja schon darauf einstellen, es sind ja auch woanders schon Geräte kaputt gegangen. Und ja, dann war ich auch ein bisschen böse schon, weil ich gelesen habe, dass in dem Vereinigten Königreich schon am Dienstag nach dem Launch also die ersten Ersatzkonsolen geliefert werden sollten. Und okay, dann dachte ich, okay, naja, 3 Wochen klingt auch ein bisschen unrealistisch, vielleicht sind das falsche Informationen und außerdem ist morgen Montag, dann wird schon was von Sony kommen, die werden sich ja schon dazu irgendwie äußern. Ja. Aber lange Rede, kurzer Sinn, da kam gar nichts von Sony. Ich habe nochmal dann im PlayStation-Forum gelesen, dass der Telefonsupport absolut nichts bringt, dass die halt nur diese Schritte sagen, die halt vorher schon veröffentlicht haben und wenn das nicht klappt, dann soll man die halt einschicken. Also okay, habe ich das gar nicht versucht, sondern als ich dann nachmittags keine Rückmeldung von Sony hatte, habe ich einfach selber diesen Link, den ich nicht bei Sony gefunden habe, sondern im Amazon Support Forum, wo man die PlayStation halt die Abholung beauftragen kann. Ja, da habe ich das dann einfach beauftragt, schon am Montagnachmittag. Die war dann für Mittwoch angesetzt, die Abholung, und hat nicht geklappt. Sondern habe ich am Donnerstag halt nochmal dahin geschrieben und da meinten die, ja, oh, da ist irgendwas wohl schiefgelaufen. Dann wird das halt am Freitag abgeholt, die PlayStation. Also schon eine Woche, nachdem ich sie bekommen hatte. Und am Freitag hat es dann durch Zufall geklappt, dass meine PlayStation abgeholt wurde, weil da kam der Paketbote für den Nachbarn. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, was ist mit meiner Abholung? Und dann meinte er so, ja, nö, ich habe hier nichts drin. Geil. Aber er hat sie trotzdem mitgenommen, oder was? Ja, ein Problem bei DHL gewesen, weil da haben die irgendwie diese Marke nicht bekommen und er hat trotzdem das Paket da mitgenommen und hat es hoffentlich dann, ich hoffe, jetzt ist die PlayStation auf dem Weg, vielleicht auch nicht. Okay, das heißt, es ist aber jetzt der Hand von DHL, also sozusagen. Ja, genau, ich habe es jetzt einfach an DHL übergeben, aber ich habe jetzt auch keine Tracking-Nummer und keine Unterschrift und nichts, also ich habe dem das einfach auf gutgläubig, wie ich bin, mitgegeben, das Ding. Das heißt, im Idealfall ist sie auf dem Weg irgendwie dahin, wo sie hin soll und im unidealsten Fall hat ein DHL-Postbote jetzt eine kaputte PlayStation 4 zu Hause. Ja, ganz genau, eine kaputte PlayStation 4. Also falls sie es sind. lieber DHL-Bote. Ja, naja, auf jeden Fall kann man als Resümee ziehen, dass der Kundensupporter doch schon, denke ich, ziemlich zu wünschen übrig gelassen hat. Ich meine, es ist klar, in Deutschland ist ja nicht der nicht der Hersteller, sondern der Händler eigentlich zuerst für Ersatz und Rücknahme verantwortlich, im Gegensatz zu anderen Ländern. Aber bei Amazon hieß es halt, dass am 23. Dezember neue Konsolen kommen und ich hatte ehrlich gesagt keinen Bock, so lange zu warten. Und außerdem wussten die halt auch nichts Genaues von Sony. Und es ist halt eine dumme Situation, sowohl für die Händler als auch für die Kunden, finde ich. Und da ist doch definitiv mehr Transparenz von Seiten Sony gefragt, weil das ist ja... Man hat halt das Gefühl dann, dass wenn das Ding weg ist, dass man nicht ernst genommen wird von denen. Und gerade wenn man dann noch sieht übers Internet, man ist ja verbunden, dass in UK die alle schon innerhalb von 3-4 Tagen ein neues Gerät da haben. Und wenn man sieht, dass Microsoft, wenn es Xbox One Probleme gibt, auch sofort einem ein neues Gerät zusenden und auch noch ein kostenloses Spiel drauflegen von den guten Launch-Titeln sozusagen. Ja. Also das war schon cool. Und ich fand es auch gerade dann, wenn es gibt ja den Twitter Und da gingen die zum ersten Mal gestern auf Beschwerden oder Nachfragen ein wegen Blot. Und die haben auch keine konkreten Aussagen gemacht, sondern nur, ja, wir arbeiten mit Hochdruck an neuen Konsolen. Aber die haben nirgendwo halt mal reinen Tisch gemacht und gesagt, wir haben alle Konsolen aus Versehen verkauft und haben nicht für eventuelle Defekte welche zurückgelegt, was man ja eigentlich macht. Und das ist unser ja. Fehler, aber es dauert jetzt erstmal. Also das ist zwar dann enttäuschend und ärgerlich, wenn die sowas sagen, aber wenigstens, wenn man weiß mal überhaupt, woran man ist als Kunde und ist nicht so als Kunde und Händler komplett nicht ernst genommen worden. Man muss aber auch leider sagen, dass ich in letzter Zeit jetzt auch festgestellt habe, dass es innerhalb von Sonys, also je nach Region, auf jeden Fall Unterschiede gibt. Also zum Beispiel Sony Computer Entertainment America ist sehr viel responsiver, was User-Nachrichten oder Nachfragen angeht, auch auf dem Blog zum Beispiel, weil auch im EU-Blog, du kannst euch ja Fragen stellen, auch zum Beispiel, weil jetzt für Europa der eine PlayStation Plus-Deal für die PS3 weggefallen ist und man kriegt keine Antwort drauf, während dann teilweise die Amis oder die Leute bei Sony Computer Entertainment America dann Fragen von Europäern beantworten müssen. Und man hat auch schon ein bisschen immer das Gefühl, dass Sony momentan auf jeden Fall die Märkte stärker in Fokus hat, die entscheidender sind, also sozusagen die Swing States, also Amerika und UK als der stärkste Markt in Europa, noch vor Deutschland und natürlich den USA, hat man auch schon gemerkt, auch vor Launch, es gab ein paar Promotion-Events für die Amerikaner, die es für uns Europäer nicht gab, und das ist schon etwas, was schon mich auch ein bisschen verärgert hat, also dass da die Europäer, zumindest vor allem in Deutschland, dann vielleicht ein bisschen eher die zweite Geige spielen. Ja, ganz genau. Man fühlt sich definitiv als Kunde zweiter Klasse da. Und das, ich denke halt auch, dass die wirklich unterschiedlich gemanagt werden. Werden sie definitiv sogar, das, ja. Weil ja in den USA haben die ja viel bessere, es gibt ja viel bessere Verbraucherschutzrechte und Gesetze als bei uns, denke ich, in dieser Hinsicht. Und ja, aber es ist ja trotzdem problematisch, wenn man das halt mitbekommt. Ja, klar. Ich meine natürlich klar, wenn du... ist natürlich so, wenn du jetzt eine Launch-Konsole gekriegt hättest, wo jetzt kein Problem gewesen wäre, hättest du wahrscheinlich nie jetzt diese Erfahrung machen müssen. Das ist deswegen auch völlig klar. Dann würdest du jetzt wahrscheinlich hier sitzen und nur von deinen Erfahrungen mit der PlayStation 4 berichten und hättest wahrscheinlich weniger Stress damit gehabt. Ja, ich hätte sogar frei. Ich müsste hier nicht mal sitzen, weil Merlin wäre sicher schon da gewesen und hätte es selber alles ausprobieren können. Nee, aber im Ernst, also gerade auch die... dazu wollte ich sagen, dass ich genau damit ja auch gerechnet habe, dass die eventuell kaputt geht. Ich habe halt nur nicht damit gerechnet, dass der Service in Deutschland so schlecht ist. Und ja. Ich weiß nicht, ihr treibt euch ja wahrscheinlich auch eher auf den amerikanischen Seiten rum und da liest man halt immer, das geht alles ganz hervorragend. Und dann war ich doch ein bisschen geschockt, dass ich gesehen habe in den Foren, ja, das ist doch schon seit PS3-Zeiten so, warum regt ihr euch überhaupt auf? Das ist doch immer schon so gewesen. Und ich denke, warum berichtet niemals irgendwie so ein dummes Eurogamer.de oder irgendwie so eine, oder Players oder so, die schreiben halt immer Werbung für Sony im Endeffekt, aber wenn es mal schlecht ist für die Kunden und gerade wenn die Zustände schon länger bestehen, warum wird das mal nicht ein bisschen öffentlicher gemacht, dass es dann halt auch mal ein bisschen sich da was ändern kann. Ich glaube, ne? Das Problem ist immer, es geht auch immer um die die Tragweite. Also ich glaube, bei Microsoft zum Beispiel, da war halt der Red Ring of Death halt so groß, dass natürlich dann alle dann drüber geschrieben haben. Während genau, natürlich, da musste sich dann auch was ändern. Genau, bei der PS3 hat man halt da habe ich auch schon öfter gehört, dass da Probleme im Kundenservice gab, aber da gab es irgendwie nie dieses eine Problem, was irgendwie das so aktuell gemacht hat. Das kam halt, das hat halt die Leute interessiert, die das halt betroffen hat, aber der Rest der PlayStation 3 Nutzer, die nie Probleme mit ihrer PlayStation 3 hatten, haben sich halt direkt drum geschert in dem Sinne. Dementsprechend glaube ich, da war da einfach nicht die Publicity einfach da, um da jetzt groß was zu machen. Also macht die Sachen nicht besser, genau. Aber erklärt vielleicht, warum das noch nie so groß angesprochen wurde. Ich meine, ich persönlich zum Beispiel habe auch noch nie Erfahrung mit dem Sony-Kundendienst gehabt, ganz einfach deswegen, weil jetzt bis auf die PlayStation 1 mal, aber das war, wie gesagt, dann die Auf-den-Kopf-Stell-Methode, noch nie eine von meinen Sony-Konsolen kaputt gegangen ist oder ansatzweise kaputt gegangen ist. Der einzige Kundenservice von den großen drei, mit denen ich bisher schon das Vergnügen hatte, war Microsoft. Da war es aber nicht der Red Ring of Death, sondern was anderes. Da hatte ich bei Microsoft ehrlich gesagt keine Probleme, ganz im Gegenteil. Sie haben sogar einen Fehler gemacht zu meinen Gunsten, sodass die Reparatur, die eigentlich was gekostet hätte, am Ende dann doch nichts gekostet hat. Ja, so eine ähnliche Erfahrung hatte ich damit auch gemacht. Aber ansonsten habe ich noch keine Erfahrung mit dem Sony-Kundendienst gehabt, deswegen keine Ahnung. Ich sage ja aber eigentlich dann immer auch ein bisschen, der beste Kundendienst ist der, den man nie braucht, aber ja. Ja, auf jeden Fall. Das Problem ist halt, dass die Lösung für diese, also die Lösung für diese Probleme ist ja eigentlich total einfach. Die hat nur einen Link auf die Seite, wo man seine Konsole schon mal zurückschicken kann, auf ihre Homepage stecken, also so, dass man ihn gut findet auf der Homepage, auf die PlayStation-Seite stellen sollen und dann eine Anleitung, was, wenn das und das nicht funktioniert, dann schickt das über diesen Link bitte zurück. Und dann, wenn Leute auf Twitter fragen, was kann ich machen, einfach den Link antworten oder halt sagen, guck dir das an. Aber das haben die nicht mal gemacht, sondern die haben einfach die alle ignoriert auf Twitter und immer for the player Werbung gemacht halt mit ihrem dummen Hashtag. Ja, ich muss natürlich auch dazu sagen, dass ich irgendwie so ein bisschen, wie gesagt, das ist rein subjektiv, ich habe da keine Zahlen und die wird Sony logischerweise auch nicht veröffentlichen, aber ich hatte eh so ein bisschen das Gefühl, dass es bei Sony holpriger lief als bei Microsoft beim Launch. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass gerade irgendwie die kleineren Problemchen, die ja so auftreten müssen, zwangsläufig bei einem Launch, wie du schon gesagt hast, du hast ja auch damit gerechnet, dass irgendwie das Ding gleich kaputt geht. Ja. Das passiert ja auch einfach. Ich hatte schon das Gefühl, dass es bei Microsoft eben so ein, zwei Dinge gab, die dann, sagen wir mal, öfter aufgetreten sind bei einigen Spielen, aber trotzdem bei einigen Spielern, aber trotzdem relativ wenige, wohin es ging, bei Sony eine relativ große Bandbreite an Problemen gab, an kleineren irgendwie, die auftreten konnten. Und dadurch, glaube ich, auch in der Masse mehr vertreten waren. Also es war wesentlich diverser eigentlich, so was irgendwie mit der PlayStation 4 passiert ist. Wie gesagt, es ist rein subjektiv, aber einfach nur von der Medienberichterstattung und allem her, hatte ich das Gefühl, dass tatsächlich der Start bei Sony wesentlich holpriger war. Und das könnte, ich meine, ohne jetzt irgendwie, das wieder auch keine Entschuldigung, vielleicht nur auch nur so eine Erklärung, dass ich auch das schon durchaus sein kann, dass da bei Sony wesentlich mehr Problemanfragen eingegangen sind, als vielleicht wirklich tatsächlich bei Microsoft der Fall war. Ja, das denke ich auch. Wie gesagt, keine Ahnung, kann mir nicht genau sagen, aber irgendwie hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Also man hat immer mal wieder über Sony gelesen, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Denn auch solche Sachen zum Beispiel, dass halt eben, ne, die PlayStation geht raus und der HDMI-Port ist verbogen. Das ist halt eine unendlich einfache Sache und eigentlich ein schnell einfach und zu Hause, ne, zu behebendes Problem. Aber allein das finde ich ist schon, also wie kann denn das sein, dass der HDMI-Port verbogen ist? Und zwar nicht nur bei einer Konsole, sondern bei, ne, sagen wir mal, von mir sind es immer noch nur 0,4% der gesamten Nutzer der Konsole, es sind trotzdem ein paar Tausend. Ja, Sabotage in China. Ja, ich habe ja schon Gerüchte, dass die Mitarbeiter bei Foxconn das sabotiert haben, um auf ihre schlechte Arbeitssituation aufmerksam zu machen. Die dümmste Art, um auf seine Arbeitssituation sauber aufmerksam zu machen. Richtig, genau, das Produkt versauen, sodass dann derjenige, der es am Ende irgendwie kauft, vielleicht sogar noch sauer auf die Produkte. Ja, das wäre vor allem ganz schön subtil, dass das keiner so richtig mitbekommt, ohne eine Stellungnahme dazu. Richtig. Aber ja, genau, also es ist halt so ein bisschen komisch. Da gab es halt so viele kleine Problemchen, dass ich das Gefühl hatte, bei Sony laufen tatsächlich wahrscheinlich auch wesentlich mehr Anfragen auf als bei Microsoft, einfach weil es mehr Probleme gibt. Ja, das denke ich auch. Es ist halt nur wichtig beim Launch, gerade beim Launch, wo die Early Adopter dabei sind, dass man da richtig schnell darauf reagiert. Und ich habe jetzt die erste E-Mail vom Support, also zum Glück bin ich nicht taubstumm und nicht blind, dass ich im Internet lesen konnte und halt auch hätte anrufen können. Aber ich habe jetzt die erste E-Mail am Freitag bekommen und da stand halt wieder drin, es tut uns sehr leid und so weiter, aber hier macht die Schritte, die blöden Schritte. Haben Sie schon mal das nicht geht, Fernsehen geupdatet? Ja, wenn die Schritte nicht gehen, hier der Link. Und das hätten die halt einfach auf ihre Seite schreiben können. Die haben ja die Schritte geschrieben, aber nicht den Link. Ja, das ist tatsächlich ziemlich dämlich, dass man das nicht einfach ein bisschen übersichtlicher gestaltet irgendwie und dass man da eine riesige Exkursion unternehmen muss, um auf irgendeiner blöden Webseite einen Link zu finden, was ja heutzutage eh so ein Ding ist. Ich meine, ich habe mich letztens mit dem Kundenservice von Blizzard rumgeschlagen und dem Battle.net, bis ich, original, ich bin auf 5 verschiedene Seiten gekommen. Ich hab das Gefühl gehabt, ich mache immer dieselben Sachen. Ich gebe den und den Fehler ein, ich klicke den und den Link an und komme aber jedes Mal auf eine andere Seite, die irgendwas anderes für mich tut. Die Hälfte der Zeit muss ich irgendwie versuchen, das wiederherzustellen, obwohl ich schon weiß, dass es nicht funktioniert. Dann sagen sie mir, da kann man nichts gegen tun. Dann sagen sie mir, sie brauchen meinen Personalausweis, da muss ich anrufen, da muss ich eine E-Mail schreiben. Und irgendwie ganz am Ende dieser Liste bin ich dann auf eine Möglichkeit gefunden, die tatsächlich funktioniert hat. Aber davor habe ich einfach nur 5-mal insgesamt eine E-Mail gekriegt mit, wir können Ihnen, glaube ich, bei Ihrem Problem nicht helfen, tut uns leid. Und es hat echt original 1,5 Wochen gedauert, bis ich die eine scheiß Seite gefunden hatte, auf der riesigen Battle.net-Seite, wo dann eben genau das drauf war, was ich gebraucht habe. Und das war unendlich nervig auch. Also ich glaube, da gehört einfach ein bisschen mehr auf. Ja, wahrscheinlich Kundenservice ist wahrscheinlich, ja, glaube ich, allgemein teilweise. Bisschen schwierig, ja. Aber du hast auf jeden Fall recht, gerade zum Launch sollte gerade das gut funktionieren, wenn man eh schon damit rechnet, dass es irgendwie Probleme geben könnte. Aber auf jeden Fall, es ist halt enttäuschend. Ich bin jetzt auch nicht mehr so sauer. Ich finde es wichtig, dass es angesprochen wird und auch immer wieder angesprochen wird, dass die mal vielleicht irgendwann daraus lernen. Die haben jetzt auch noch gerade mir so eine Feedback-Mail geschrieben, wo ich mein Feedback zum Kundenservice denen sagen soll. Das werde ich vielleicht auch nochmal machen, wenn ich die Muße dazu habe. Oder einfach nur auf irgendwelche Posts in irgendwelchen Foren verweisen, die ich schon geschrieben habe. Aber nur Links einfügen. Genau, ich füge Links an, genau. Aber sonst, siehe Anhang. Wenn die PlayStation irgendwann wiederkommt, ich gebe auf jeden Fall ein Update, wann die ankommt, dann bin ich auf jeden Fall zuversichtlich, dass das ganz nett wird mit dem Teil. Ja, ich meine, der erste Eindruck war ja auch nicht schlecht, sie lief ja zumindest. Genau, ich hoffe, dass, also es fehlen halt wirklich noch absolut die Spiele. Ich finde das Launch-Line-Up jetzt bei der Xbox One, jetzt ist auch nicht großartig, aber es ist schon ein bisschen interessanter einfach von den Spielen her. Das stimmt. Aber ich denke, aber wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, es geht ja, also ich glaube, wie wir auch im Podcast schon angesprochen haben, ich glaube, die langfristige Sicht, da bin ich doch ganz zuversichtlich, dass da noch was kommt. Ich meine, ja, ein paar Stunden für die Hörer vielleicht eigentlich dann schon vorbei, aber es sind ja auch VGX bzw. VGAs. Und einfach mal abwarten. Ich erwarte eigentlich einen ersten Gameplay-Trailer zu Uncharted 4. Das ist, glaube ich, zu früh. Ja, ich glaube auch. Ich glaube gerade Gameplay. Ja, Gameplay vielleicht nicht, aber auf jeden Fall ein erster Trailer. Auf jeden Fall erstes Material. Ja, also ich denke so Announcement-Trailer mit... Ja, ungefähr so im Last of Us-Stil. Ja, so wie ja, genau, oder sowas. Ja, das wäre schon geil. Ich meine, ich glaube, dass damit kann man auf jeden Fall rechnen, weil weil nur ein Teaser für eine ewig lange Zeit, glaube ich nicht. Ja, es wäre auf jeden Fall cool, wenn was käme. Ich meine, ich habe das Gefühl, dass bei den VGA kommt häufig halt nur gerenderte Trailer von allen möglichen Sachen. Ich hoffe, diesmal kommt mehr In-Game oder halt. Das liegt daran, dass bei den VGAs häufiger wirklich ein neues Announcement da ist und da zeigen sie mal in den wenigsten Fällen Gameplay. Und selbst ganz wenn sie Gameplay zeigen, ist es immer so eine Frage, war das jetzt Gameplay oder nicht? Ja. Also sie zeigen vor allem in den wenigsten Fällen, glaube ich, das kann man sagen, in den wenigsten Fällen halt Spielegrafik. Also normal hast du halt einen Pre-Render-Trailer, ja, so ein Cinematic-Trailer. Als Skyrim angekündigt wurde, haben sie sogar wirklich nur dieses eine Relief gezeigt. Ich bin nicht mehr sicher, der Reveal-Trailer von Skyrim war gleich auch nur so ein kleiner Teaser, aber ja. Ja, das war ein winziger Teaser, wo einfach dann am Ende 11F11 stand. Ja, also genau. War ziemlich und die winzig, blöde Musik. die blöde Musik. Nein, die epische Musik, die war schon okay. Also, die war schon eigentlich ganz gut. Ich hoffe auf jeden Fall heute Abend am meisten auf eine Ankündigung, die da lautet, Dark Souls 2 für PS4, dass ich die PS3 wegstellen kann, damit ich Platz habe in meinem Wohnzimmer. Wie ich ja vorhin vor dem Podcast schon gesagt habe, Persona 5 kommt für PS3. Wer die PS3 da schon wegstellt oder verkauft. Ja, stimmt. Hoffentlich kommt die einfach wieder für Vita. Möglich, aber ich würde jetzt erstmal nicht drauf wetten, aber... Ich auch, unwahrscheinlich, weil die haben halt getestet, was läuft auf der PS3 mit Catherine und jetzt kommt halt Persona halt auch wieder viel zu spät, genau wie Persona 4, eigentlich wenn die nächste Gen schon angefangen hat. Aber naja, es hat ja trotzdem funktioniert. Und ich meine, Persona 4 Golden hat sich extrem gut auf der PSP Vita verkauft und daher glaube ich schon, dass man mit einem Persona 5, was weiß ich, Diamond auf der Vita rechnen kann. Irgendwann. Das wäre cool. Also ich hoffe auch immer noch, dass Golden auf der Vita bei PS Plus kommt, dass ich mir das mal Darauf würde ich nicht setzen, weil Nis America ehrlich gesagt sehr, sehr sehr geizig. Sowohl bei Sales, weil Persona 4 Golden war im letzten Jahr schon viermal in Amerika im Sale, aber in Deutschland nie oder beziehungsweise in Europa nie. Und es liegt einfach daran, dass Persona 4 einfach in Europa und Amerika von zwei verschiedenen Firmen vertrieben wird. Also Atlas hat ja keine. Aber ich habe nur amerikanisches PS Plus, also. Ja, stimmt. dann vielleicht. Weil Disgaea 3 war auch schon in Amerika im Plus, aber nicht im EU PSN Store. Aber das wird jetzt vielleicht ein bisschen zu. Ja, sorry. Ich wollte euch nicht abschweifen. Ein kleines Tantrum. Ja, dann würde ich sagen, sind wir quasi eigentlich mit dem Hauptthema durch. Haben uns jetzt sehr ausführlich mit der PlayStation 4 und der Xbox One beschäftigt. Natürlich mit der PlayStation 4 ein bisschen ausführlich, aber das haben wir vorhin schon ein bisschen erklärt. Ja, cool auf jeden Fall, dass du deine ersten Eindrücke gestellt hast, Henrik. Vor allem, weil du ja wirklich tatsächlich das komplette Paket bekommen hast. Nicht nur so, yeah, Konsole läuft und ich konnte schon ganz viel spielen, sondern so, Konsole läuft, ich konnte spielen und dann war schon kaputt und dann schon Customer Service und wegschicken und so. Also, das ist echt schon unglücklicherweise tatsächlich die komplette Palette, die man mit einer Launch-Konsole haben kann. Ja, rückblickend bin ich sehr zufrieden, dass sie kaputt gegangen ist, auf jeden Fall. Dann hast du es schon mal genau. Also zu bekannt, wenn ich später behaupten, den einen Launch, den ich mitgemacht habe, habe ich auf jeden Fall in allen Zügen genossen. Das komplette Wechselbad der Gefühle. Apropos Launch, habt ihr eigentlich auch darüber gesprochen, was in den einzelnen Elektromärkten hier in Deutschland los war? Da habe ich mich auch geschämt, Videospieler zu sein, wenn die sich da gegenseitig tottrampeln, so halb. Nee, das habe ich auch überhaupt gar nicht mitgekriegt. War das denn riesig? Ich habe so ein Video gesehen, wo dann die Leute in den Mediamarkt reingerannt sind und dann, ja. Schrecklich. Ganz schrecklich. Aber um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ob ihr das dieses eine GIF kennt vom PS2-Lounge in Paris, wo so eine komische Alien-Glocke über dem Zentrum war und dann die Ordner in so einem Kreis standen und die Menge dann darum und dann wird dieses Ding hochgehoben und innerhalb von einer Sekunde sind alle Ordner verschwunden und alle rennen nur noch auf diese Glocke. Oh Gott. Ich war ein bisschen froh, dass ich das nicht mehr gekriegt habe. Ja, es war auf jeden Fall wieder da kann man sich für sein Hobby schämen, dass man das mit den Leuten teilt, die da so ellenbogenmäßig. Ich frage mich auch immer wieder, warum denn eigentlich? Man kann doch einfach vorbestellen. Also genau, warum geben die überhaupt was in den freien Verkauf? Vor allen Dingen, weil ich häufig gehört habe, dass Sony halt so gesagt hat, ihr kriegt 15 Geräte zu euch. Und dann haben die immer so in Wochenabständen geschrieben, nee, ihr kriegt doch nur 6, nee, ihr kriegt doch nur 3 zu den Märkten. Und dann steht man vor dem Saturn mit so 50 Leuten und noch 180, die wahrscheinlich noch kommen werden und 1000, die schon irgendwie seit gestern in der Schlange stehen. Und es gibt so 3 PS4 und eine Xbox One. Ja. Ah, geil. Obwohl, der ist ja gar nicht zum selben Tag gelauncht, aber das Prinzip ist ja dasselbe. Genau. Ja, geilo. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zu unseren Tasties über. Hendrik, hast du eigentlich auch einen Tasty? Ich habe auch natürlich einen Tasty gefunden. Ausgezeichnet. Dann fügt sich der erste Gast gleich schon eine Tradition ein, die wir für jeden haben werden. Das wird wahrscheinlich verhasst werden auf jeden Fall, aber alle müssen ab jetzt Tasties mitbringen. So wie das obligatorische Torwandschießen im Sportstudio. Ganz genau. Richtig. Ganz genau. Auch kulturell genauso relevant wahrscheinlich, auf lange Sicht gesehen. Ja, ausgezeichnet. Würde ich sagen, starten wir direkt in die Tasties. Wie immer gilt natürlich, wenn ihr Berichte habt zu euren ersten Erfahrungen mit Xbox One oder PlayStation 4, vor allem Xbox One, denke ich, wäre sehr spannend, dann immer her damit auf jeden Fall. Gegebenenfalls wird es auch im nächsten Podcast noch erwähnt, wenn es interessante Sachen gibt. Ansonsten einfach auch auf unserer Facebook-Seite posten oder irgendwie kommentieren unter der Folge oder so. Und dann würde ich sagen, gehen wir die Tasties über und dann darfst du doch die Ehre haben heute, Hendrik, und mit deinem gleich loslegen, mit dem ersten Tasty. Ja, mein Tasty ist die Xbox One, nein. Ausgezeichnet. Nachdem ich die ganze Erfahrung jetzt hatte, taste ich die Xbox One besser. Ich weiß nicht, ob ihr es schon kennt. Weiß nicht, ob ihr schon mal im Podcast drüber gesprochen habt. Mein Tasty ist Dark Souls. Nein. Okay, oh, der Running Gag. Mein echtes Tasty. Also das habt ihr vergessen bei eurem Last-Gen-Rückblick. Vielleicht auch, weil es offiziell nie in Deutschland rausgekommen ist, das Game of the Year von 2009, also das dann auch später Game des Jahrzehnts wurde und vielleicht bald das Spiel des Jahrhunderts ist, das Meisterwerk von Swordfish Studios, 50 Cent, Blood on the Sand. Ja, stimmt. Also es ist ein hervorragendes Spiel. In dem Spiel schlüpft der Spieler in die Rolle von 50 himself und man ballert sich dann so durch ein nicht näher definiertes Land im Mittleren Osten. Und man kann das Ganze sogar Koop spielen, was ihr ja auch immer mögt. Ja. Dabei kann der Mitspieler wahlweise die Rolle eines der Mitglieder der G-Unit übernehmen. Also das wäre halt Tony Yayo, Lloyd Banks oder DJ WooKid. Natürlich immer nimmt man Tony Yayo, weil die anderen sind halt zu obskur. Ich habe DJ WooKid noch nicht mal gehört. Den Namen kenne ich nicht mal. Na gut, das Spiel ist eigentlich so ein durchschnittlicher Third-Person-Koop-Shooter, der aber halt durch die Präsentation und die Story ganz andere Sphären erreicht. Denn das Setup ist, dass 50 in dem besagten Land ohne Namen ein Konzert gibt und nachdem er in voller Kampfmontur inklusive Handgranaten an seiner Multifunktionsweste das Mic nach dem Konzert auf die Bühne droppt, will er seine versprochenen 10 Millionen Dollar in Cash abholen. Aber der Veranstalter hat das Geld nicht und kann 50 nur überzeugen, ihn nicht sofort umzubringen, indem er ihnen einen mit Diamanten besetzten Totenschädel als Anzahlung schenkt. Und dann auf dem Weg zum Hotel wird aber 50 und die G-Unit, die werden dann von Terroristen überfallen und die klauen denen den Schädel. Und dann ist der Plot hauptsächlich, dass 50 und Tony Yayo halt im Mittleren Osten alles kaputt schießen in dem Namen von Where's my motherfucking skull? Also ich würde sagen, das ist definitiv das ultimative B-Movie-Spiel für so einen Abend mit Freunden und Bier. Und man kann da auch einiges machen. Man kann so seine Waffen aufleveln. Man hat Spezialfähigkeiten wie so eine Max Payne-fähige mäßige Zeitlupe, die aber Gangsterfire heißt, was viel cooler ist. Und man kann sich so mit der Ingame-Währung Schimpfwort-Packs kaufen. Da kann man immer mit dem linken Stick drücken, nachdem man jemanden erschossen hat. Und dann kommt so ein zufälliges Schimpfwort auf den raus und dann kann man damit Kombos machen. Also man erschießt einen, drückt, sagt dann einmal Bitch und dann erschießt man noch einen und dann kriegt man halt mal 5 oder so. Außerdem gibt es halt einen guten Soundtrack mit über 50 Songs von 50, die man halt auch so als Hintergrundmusik dann sich auswählen kann. Man kann die auch kaufen und freischalten. Er hat auch über 17 Songs neu gemacht für das Lied, aber eigentlich ist das für das Spiel, aber eigentlich ist das egal, weil man kann immer so Candy Shop, PIMP und Nigga My Gun Go off im Loop laufen lassen und man ist eigentlich set to go. Geil. Definitiv übersehenes Meisterwerk. Ja, absolut. Mir gefällt auch schon grundlegend der Story-Ansatz, dass sie zwar gegen Terroristen kämpfen, aber nicht, weil sie irgendwie für, weißt du so, für Amerika und patriotisch sind oder so, sondern weil er den motherfucking Sky geklaut hat. Und das läuft nun mal einfach nicht. Ja, das geht nicht mit für die. Verdammt absurd, das Spiel einfach. Also, wer es noch nicht gespielt hat, ist auf jeden Fall, ich glaube, das kann man sicher irgendwo für 10 Dollar so kaufen. Also, ich schäme mich jetzt, ich schäme mich jetzt schon dafür, dass wir es in unserem Generation Rückblick vergessen haben. Ja, ja, das hatte halt viel Einfluss auf alle anderen Spiele danach. Ich weiß auch gar nicht, wie ich es vergessen konnte, weil ich mich sogar daran erinnere, als ihr das damals gespielt habt und darüber berichtet habt, war es auch schon genauso lustig. Ich weiß gar nicht, warum ich das wieder vergessen habe, dass es ein fantastisches, unglaublich unterhaltsames Spiel war. Verdammt nochmal, Blood on the Sand heißt es. Irgendwie. Genau, nicht zu verwechseln mit 50 Cent Bulletproof oder so, das ist nicht gut. Also das war für PlayStation 2, glaube ich. Habe ich natürlich auch gespielt. Achso, es gab für die PlayStation 2 auch schon eins. Ja, 50 das Cent. Ich finde, der ist neben Steven Spielberg mein Lieblings-Videospiele-Entwickler. ich verbinde mit Prominenz aus Film- und Fernsehbereich, die im Videospielbereich arbeiten, immer Vin Diesel, der tatsächlich gute Spiele gemacht hat. Ja, also ein gutes Spiel gemacht hat. Genau, Weird Man. Das eine Spiel, das richtig scheiße war. Aber Escape from Butcher Bay war wirklich geil. Ja. Und der zweite Teil davon war meh, aber war auch okay. Ja, und dann Weird Man ist wirklich gut, also kein Scheiß. Jetzt ernsthaft? Ich habe bei Wheelman. Ja, ich bei Wheelman, ich habe selber nie gespielt. Ich habe einfach nur die unglaublich schlechtesten Rezensionen des Universums gelesen. Und ich bin ja eigentlich ein großer Vin Diesel-Sympath auch auf jeden Fall. Aber tatsächlich, glaube ich, könnte ihm doch dann 50 Cent die Krone stehen, was das angeht. Ja, es ist ja erstaunlich geil spielbar auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, das höchste Lob, das man aussprechen kann für Blood on the Sand. Ja, tatsächlich, das ist vielleicht auch überraschend spielbar dann. Ja. Genau. Das ist, glaube ich, unser nächstes Projekt nach Lego Herr der Ringe. Spielen wir noch ein bisschen 50 Cent Blood on the Sand. Ja, wie gesagt, im Koop. Sehr gut. Ja, Astrid, ja, Joe, dann schieß doch los. Was hast du denn für Tasty? Mein Tasty hat mal wieder was mit Videospielmusik zu tun, weil ich ja bekanntlich fast nie Videospielmusik höre. Richtig, und auch nicht Tasty. Manche von euch kennen wahrscheinlich das Humble Bundle. Hat was mit Spielen zu tun, aber sowas Ähnliches gibt's seit längerem auch schon für Videospielmusik, und es passt gerade derzeit, dass es wieder ein Bundle gibt, und zwar das Game Music Bundle 6, und es läuft also auch wieder so, es gibt einen bestimmten Mindestpreis für eine bestimmte Albensammlung, und ihr könnt mehr oder auch weniger zahlen. Was es diesmal gibt, ist auf jeden Fall das Geld, was ihr dafür wollen, wert. Und zwar, wenn ihr nur $1 bezahlen wollt, dann könnt ihr schon 5 Alben abgreifen. Und zwar geht es hier vor allem um das Videospiel-Soundtracks zu Indie-Spielen. Und dabei sind richtig gute dabei, nämlich für $1 kriegt ihr 5 Alben, worunter schon zählen der Soundtrack zu Dust in Elysian Tale, meiner Meinung nach der beste Indie-Game-Soundtrack dieses Jahres, weil Best für nicht mehr dazugehört, richtig. Dust in Elysian Tale, der Soundtrack von Braid ist dabei, der von Rogue Legacy. Also allein für die 3 Alben ist $1 schon mal absolut geschenkt. Wenn ihr noch $9 drauflegt mindestens, dann kommen noch 19 andere Alben dazu, unter anderem der fantastische Soundtrack zu Guacamelee. Ich habe das Spiel noch nicht gespielt, aber der Soundtrack ist fantastisch. Ich glaube, Hendrik hat's gespielt, oder? Ja, ich habe es gespielt, und der Soundtrack ist echt sehr gut. Das Spiel ist auch nicht schlecht. Also ich finde es auf der Vita ein bisschen klein. Ich kann es natürlich auch auf der PS3 spielen, aber hatte ich bis jetzt noch keine Zeit zu. Ja, jedenfalls, da ist der Soundtrack auch mit dabei. Kentucky Route Zero, der Soundtrack ist dabei. 7 Grand Steps und 19 andere Alben. Das heißt, für $10 könnt ihr 24 Indie-Videospiel-Soundtracks haben. Damit auch die Komponisten unterstützen. Ich finde das eine gute Sache. Hab auch schon alle Alben eingecashed. Also vor allem, wie gesagt, Dust in Elysian Tale hat einen fantastischen Soundtrack, allein das sind die $10 schon wert. Und wenn ihr euch für Videospielmusik interessiert, vielleicht auch die von speziellen Indie-Spielen, egal ob ihr sie kennt oder nicht, ist auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert. Und genau, schaut euch das doch einfach mal an. Cool. Ist auch Super Meat Boy dabei? Nee, Super Meat Boy ist da nicht dabei, aber The Stanley Parable ist dabei und Papo und Jo, aber ich glaube Super Meat Boy leider nicht. Naja. Aber das habe ich mir schon für 10 Euro alleine auch so gekauft. Ja, dann. Ja, das klingt tatsächlich extrem geil. Vor allem, weil ich feststelle, dass gerade im Videospiel-Musikbereich irgendwie Indie-Games sowieso, ich meine, Bastion ist natürlich jetzt ein extrem berühmtes Beispiel, aber auch schon bei Braid damals und so, tatsächlich extrem geile Soundtracks haben. Und auch ziemlich ambitioniert zum Teil. Ja, absolut. Also, ja, wird zum Teil mehr Aufwand, habe ich das Gefühl, reingesteckt. Also nicht mehr Aufwand in dem Sinn, aber es ist extrem viel künstlerische Kreativität fließt auch echt in die Soundtracks rein. Wahrscheinlich, weil auch natürlich Indie-Game-Entwickler so ein bisschen mehr Bewusstsein dafür haben, dass sie halt, ne, so das ganze Produkt irgendwie so zusammen verkaufen. Aber trotzdem extrem geil. Das klingt wirklich sehr, sehr gut. Ja. Ja. Aber Bastion ist nicht dabei. Nee, Bastion ist nicht dabei. Aber bei Bastion würde ich auch immer sagen, da lohnt sich auch den kompletten Soundtrack wirklich zu kaufen. Ja, habe ich auch gekauft. Sehr guter Soundtrack. Ich habe den auch gekauft, ja. tatsächlich, ja, der, ich glaube sogar der beste. Ich bin ja der Meinung, dass der beste Soundtrack wahrscheinlich nur als der beste Soundtrack aller Zeiten von Indie-Spielen und allgemeinen Spielen abgelöst wird, wenn dann das Neue rauskommt von dem besten Transistor. Resonator. Transistor heißt es. Wobei ich auch sagen muss, ich weiß ja nicht, wenn... Resonator? Wobei ich auch sagen muss, wenn man Journey als Indie-Spiel zählt, Journey hat auch einen richtig guten Soundtrack, also... Ach stimmt, das hast du auch schon gesagt. Den habe ich, glaube ich, noch gar nicht ausführlich gehört. Und wenn man Elektro mag, auch Hotline Miami. Aber oh, stimmt, das ist Hotline so Miami lizenzierte so, Musik. Das, ja, das stimmt. Das wurde nicht extra für das Spiel gemacht, sondern das wurde lizenziert von so Indie-Künstlern. Also, ist es nicht dieselbe Band, die das eher schon für einen Film... für den Film ist ja nicht richtig der Film, aber es basiert so ein bisschen los auf Drive. Nee, also es sind unterschiedliche Künstler. Also so Internet-Elektro-Leute, die das halt... Von denen er den Soundtrack lizenziert hat. Cool. Ja, den habe ich mir auch noch gar nicht ganz ausführlich angehört. Auch ein sehr cooles Spiel auf der Vita. Ja, das ist sowieso allgemein noch ein sehr cooles Spiel, auch auf allen Plattformen quasi. Das hat ja auch sehr, sehr gute Reviews gekriegt. Gibt es da nicht auch demnächst schon irgendwie eine Fortsetzung? Ist eine Entwicklung, ja, ich glaube schon. Auch auf der Vita kommt das, glaube ich, auch. Ja. Ich habe es auch auf PC und Vita gespielt, weil ich es nochmal spielen wollte. Die Vita entwickelt sich eh so eine richtig coole Indie-Konsole. Ja, ich bin super froh. Das habe ich sofort am Anfang gesagt, dass das passieren muss mit der Vita, als ich die besorgt habe, weil ich dachte, warum gibt es noch keinen Super Meat Boy und so weiter dafür, weil das sind die Spiele, die ich auf so einem Ding spielen möchte. Ja, das bietet sich auch total dafür an, für Indie-Schule eigentlich, ein Handheld. Das ist echt tatsächlich ein guter Ansatz. Ja gut, dann mache ich jetzt noch schnell Mein Tasty. Und Mein Tasty ist auch mal wieder ein Spiel und ein mal wieder recht altes Spiel. Diesmal bin ich mir allerdings tatsächlich ziemlich sicher, dass es wahrscheinlich echt keine Sau kennt. Was natürlich zum einen zeigt, dass ich Videospiel-Hipster bin. Hendrik und ich haben beide schon festgestellt, dass wir auf jeden Fall Videospiel-Hipster sind. Oder Hendrik hat es für uns beide festgestellt, weil wir nämlich beide damals Fahrenheit zum Launch gespielt haben. Was tatsächlich wirklich kaum jemand irgendwie wahrscheinlich getan hat. Zu Recht auch vielleicht. Aber das Spiel, das ich heute vorstellen möchte, ist auch ähnlich alt, nee, sogar älter eigentlich, ist von 2000, wobei, glaube ich, Fahrenheit auch ungefähr dieselbe Zeit ist. Und zwar handelt es sich dabei um das Spiel Giants Citizen Kabuto. Und das ist tatsächlich ein ganz, ganz, ganz ausgezeichnetes Spiel, das völlig zu Unrecht irgendwie so in den Wirren der Zeit verloren gegangen ist. Zum einen, weil es damals fantastisch aussah, aber zum anderen, weil es auch ein extrem abwechslungsreiches und extrem gut gemachtes Spiel ist. Mit einem sehr eigenen Humor, der wahrscheinlich nicht unbedingt jedem gefällt, aber trotzdem allein auch deswegen sehr sehenswert. Also ein Spiel, in dem Humor mal wieder richtig gut funktioniert. Grundlegend, wie gesagt, für die Leute, denen das nicht sagt, und ich gehe eigentlich davon aus, dass es wahrscheinlich bei den meisten der Fall ist, ist es erstmal eine Art Shooter quasi. Das Ganze spielt eben auf einem fremden Planeten. Es ist so ein bisschen Science-Fiction-Fantasy-Genre gemischt quasi. Man spielt drei Kampagnen. Man spielt einmal eine Art Shooter-Kampagne quasi mit zwei Space Marines so ungefähr. Das sind so zwei kleine lustige Männchen mit Schießpistolen. Das ist dann so eine Art Third-Person oder ich glaube sogar First-Person-Shooter, in dem man dann eben durch die Gegend läuft und rumballert. Hat so leicht strategische Elemente durch so eine neutrale Fraktion, die eben da rumläuft, die Smarties, die man eben für gewisse Dinge anstellen kann, um Sachen zu bauen, Verteidigungstürme und dergleichen. Die zweite Kampagne spielt man eine Nymphe, so eine Meerjungfrau quasi, die eine Magierin ist. Da ist es dann so ein bisschen das Fantasy-Element quasi, da ist dann quasi ein Third-Person-Shooter so ein bisschen, wobei es mehr mit Bewegung zu tun hat und mehr mit Geschicklichkeit, ein bisschen Platforming und der dritte spielbare Charakter quasi ist Kabuto, der auch im Titel vorkommt und ist einfach nur ein riesiges Monster quasi, ist einfach Godzilla. Und wenn man Kabuto spielt, rennt man einfach nur durch die Gegend rum, alles ist winzig, man stampft es kaputt und brüllt rum und frisst Leute. Und das Spiel hat bis heute eine tatsächlich sehr aktive Multiplayer-Community und deswegen bin ich da letztens wieder drüber gestolpert. Ein guter Kumpel von mir hat mir das irgendwie, weiß ich, wir sind irgendwie drauf gekommen auf das Spiel und dann ist es mir wieder eingefallen. Ich habe mich mal ein bisschen informiert, weil ich es auch noch rumliegen habe und habe rausgefunden, dass es bis heute noch Leute gibt, die tatsächlich aktiv Multiplayer spielen. Der Multiplayer ist eben auch relativ strategisch, so ein strategischer Shooter quasi, wie ich gerade schon gesagt habe. Man kann so Geschütztürme und sowas aufbauen und sich dann eben gegenseitig bekriegen, hat verschiedene Aufgaben auf den einzelnen Maps. Es gibt eben auch diese eine Map, wo eben eine der Kabuto ist, den man dann besiegen muss. Der ganze Rest quasi kämpft gegen Kabuto. Tatsächlich ein extrem cooles Spiel, tatsächlich ziemlich innovativ auch für seine damalige Zeit und ich glaube auch deswegen vielleicht so ein bisschen seiner Zeit voraus. Ist rausgekommen für den PC und die PlayStation 2. Für den PC kriegt man das garantiert irgendwo super günstig. Ich habe jetzt noch gar nicht auf Good Old Games geguckt, das werde ich aber noch recherchieren für einen Link dann. Es wird garantiert nicht viel kosten. Ist tatsächlich ein extrem unterhaltsames, super innovatives Spiel eigentlich und macht auch heute noch super viel Fun. Ich habe jetzt gerade erst wieder angefangen, es durchzuspielen und ist einfach unendlich unterhaltsam auf jeden Fall. Und ich glaube, das werden die meist verpasst haben und es ist so ein kleiner und das sollte jeder mal gespielt haben. Wie gesagt, der Humor ist so ein bisschen wacky und wahrscheinlich nicht jedermanns Sache, aber meinen Geschmack hat er genau getroffen. wie man sich denken kann. Und ja, wie gesagt, einfach nur von vorne bis hinten eine Empfehlung für alle, die das noch nicht gespielt haben. Sonst schaut euch ein paar Gameplay-Videos an, da kann man schon so ein bisschen sehen, wie das Ganze aussieht. Macht auf jeden Fall in jeder Hinsicht Spaß. Ist gut designt, gute Spielmechanik, coole Grafik, coole Geschichte. Absolut empfehlen. Ja, das habe ich damals auch verfolgt, als es rausgekommen ist, auf jeden Fall. Ich habe es, glaube ich, mal angespielt, aber nicht weit. Ja, es war halt so super, wie gesagt, es war auch kein riesiger Erfolg, weil es, glaube ich, ein bisschen zu off war. Ja, es lief bei mir auch nicht so gut, glaube ich. Aber es gibt es bei Good Old Games für $10, also das ist es auf jeden Fall wert. Ja, genau, ja. Es ist auf jeden Fall erschwinglich, definitiv. Und das heißt, ich glaube, ich finde so ein bisschen vom Stil vielleicht so ein bisschen Oddworld. Also, wenn das einigen Leuten noch was sagt, bestimmt. So ein bisschen so vom Stil her, glaube ich, ist es in die Richtung eher angelehnt. Aber es ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Sollte man sich angucken. Ich habe noch nie davon gehört, muss ich ehrlich zugeben. Also, Kabuto kenne ich nur als Pokémon. Also, von daher. Es gibt ein Pokémon, das Kabuto heißt. Und das entwickelt sich zum Kabutops. Geil, dass du sowas weißt einfach. So aus dem Stegreif. Der gute Kabutops. Naja, wenn es noch zu den ersten 150 Pokémon geht, dann kann ich sogar noch einige Namen nennen. Aber alles darüber hinaus, ja. Wird dann irgendwann schwierig. Ja, ich habe leider nie ein Pokémon-Spiel gespielt. Deswegen kann ich da jetzt auch nicht mehr mit anfangen. Aber ich habe mir jetzt Zelda besorgt für den 3DS. Kann ich auch empfehlen. A Link Between Worlds. Was hast du dir Genau, das ist gar nicht schlecht. Ich habe kein Zelda mehr gespielt seit Wind Waker, weil mich die alle angekotzt haben, aber das macht echt Spaß. Ja gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Nach einigen Ausschweifungen und Abschweifungen, mal sehen, wie viel davon letztendlich in der Folge übrig bleibt, aber wahrscheinlich alles, weil ich zuvor bin, das alles rauszuschneiden. würde ich sagen, beenden wir die Folge damit. Wie immer, wie gesagt, gilt, lasst uns wissen, was ihr davon haltet, auch allgemein zum Podcast. Wenn ihr wollt, dass Henrik ab jetzt alle 2 Wochen mit dabei ist, dann schreibt uns das auf. Das Gegenteil ist der Fall. Genau. Und übrigens, Henrik, falls Henrik mehr Freunde im PSN möchte, willst du vielleicht deinen PSN-Namen verraten oder willst du lieber privat bleiben? Doch, also wenn jemand Bock hat. Mein PSN-Name ist, das ist dumm zu sagen, ich buchstabiere es am besten, MISHUTIRIOUS. Also MISHUTIRIOUS. Das ist halt mein US-Account von MISHUTIRIO. Meine Güte. Geil, MISHUTIRIOUS. Ja, wir werden es im Notfall nochmal ausbuchstabieren. Oder man kann es ja loopen. Damit Henrik ein bisschen mehr Freunde hat im PSN. Richtig, ja. Falls überhaupt. Ja, sehr gut. Ja, dann vielen Dank, Henrik, dass du da warst. War auf jeden Fall sehr cool. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Sehr gut. Bei der einen oder anderen Folge werden wir dich bestimmt auch mal zurückholen und auch in Zukunft, wie gesagt, andere Gäste. Das war ja der große Plan. Und es gibt ja immer noch dieses eine große Nemesis-Thema, das wir jetzt seit dem einen Jahr mit uns mitziehen, wo wir auch noch Gäste da haben werden, auf jeden Fall. Hat mir eine Menge Spaß gemacht. Ja, mir auch. Dark Souls. Ich habe die Demo, ich habe die Beta gespielt für Dark Souls 2, also ich habe Echt ernsthaft? Ja. Warum hast du denn das nicht getastet? Das ist doch ganz, ganz extrem spannend. Er hat es ja so halb angetastet, nein. Vor allem ist es auch total gelogen. Ich wollte auch gerade sagen, das ist doch viel spannender für alle. Das ist mir aufgefallen, dass es einfach hauptsächlich spannender für mich ist. Und für sonst niemanden. Keine Sorge werden. Ich glaube, wir machen zum Launch von Dark Souls 2 eine Sonder-Dark Souls 2-Folge. Richtig, richtig. Das ist ganz, ganz schrecklich eigentlich, was für Fanboys wieder. Ich würde sagen, wir machen einen zweiten Podcast, der nur über Dark Souls geht. Richtig. Der Dark Souls Spin-off-Podcast, Uncommon Dark Souls. Wo es in der ersten Folge darum geht, dass mehr in Rumflucht, dass die PC-Version noch nicht draußen ist. Richtig, so wird es sein. Ja, dann bedanken wir uns auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Was dann kommt, wissen wir noch nicht. Das wird dann einfach im Laufe der Zeit einfach auf dem Blog bekannt gegeben. Und wir hoffen immer, dass ihr uns gewogen bleibt und auf Wiedersehen. Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und mein Name ist Henrik. Ausgezeichnet. Ja, und ihr habt Uncommon Taste Podcast gehört. Zu finden unter uncommontaste.de. Auf Wiedersehen. Wiederhören. Ciao. Ausgezeichnet.